Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Wir werden heute inshallah ta'ala weitermachen mit unserer wunderschönen Unterrichtsreihe, die 200 Fragen zur islamischen Akida. Und heute inshallah ta'ala, nachdem wir letztes Mal das Thema Kufr und seine Unterteilung behandelt haben und auch über die Regeln des Takfir gesprochen haben, so werden wir heute inshallah ta'ala mit der Nummer oder die Frage 174 im Buch weiter fortfahren. Leider sind nicht mehr viele Fragen übrig. Es sind insgesamt 223 Fragen. Das heißt in Kürze, ich denke bis zum Juni, Juli werden wir dieses kleine Büchlein auch beendet haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dafür den vollen Lohn schreiben. Die Frage heute vom Autor, liebe Geschwister. Ma hukum as-sihr was-sahir? Was ist das Urteil über die Zauberei und den Zauberer? Und wenn wir erstmal über die Zauberei sprechen, so haben wir einen bestimmten arabischen Begriff dafür. Wer kann mir sagen, von den Nicht-Arabern vielleicht, was bedeutet Zauberei auf Arabisch? Was bedeutet Zauberei auf Arabisch, von den Nicht-Arabern? Die Araber sollten das kennen. As-Sihr. As-Sihr ist die Zauberei, liebe Geschwister. Und sprachlich bedeutet die Zauberei so etwas wie Reiz, Charme, Faszination. Das ist die sprachliche Bedeutung von As-Sihr. Und wenn wir über die religiöse Bedeutung sprechen, dann ist das eine Art geheime Behandlung, die mit Allahs Erlaubnis geschieht, indem der Zauberer etwas sagt oder schreibt oder tut, damit er eine Person indirekt beeinflusst. Ich wiederhole, erstmal nichts geschieht außer mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet, selbst wenn ein Zauberer etwas tun möchte, dieses wird nicht in Erfüllung gehen, was er praktiziert, außer dass Allah azza wa jal dieses erlauben muss. Und wir kommen danach dazu, liebe Geschwister. Das bedeutet nochmal fachlich, religiös, wenn der Zauberer etwas sagt oder schreibt oder tut, um eine Person indirekt zu beeinflussen, das ist As-Sihr in der arabischen Sprache. Tayyib. Wie wird die verzauberte Person beeinflusst? Es gibt welche, wenn mit ihnen der Zauber durchgeführt wird, liebe Geschwister, das heißt, sie stehen unter der Wirkung des Zaubers, dann können sie in eine Lage geraten, wo sie sogar töten. Oder krank werden. Und manche können auch nicht mehr mit ihrer Frau schlafen. Sie kriegen ein absurdes Ekelgefühl gegenüber ihrer Frau, weil sie das so wahrnehmen, ohne dass das tatsächlich so der Fall ist, weil sie waren ja jetzt, bis jetzt, mit dieser Frau verheiratet. Aber dadurch, dass eine Zauberei an sie ausgeführt wurde, Baraklafiki, Jamila, Fishimun, ihr habt jetzt das Mikro repariert, aber dafür geht das Licht nicht mehr an. Heute habt ihr romantische Stimmung, liebe Schwester. Inshallah. Wir können erstmal nichts machen. Inshallah wird das in Kürze behoben werden. So viele Jugendliche und keiner ist hier. Inshallah. Auf jeden Fall, liebe Geschwister, nochmal. Eine Person, der unter der Wirkung des Zaubers steht. Er kann was tun? Was haben wir gesagt? Bis wohin geht die Stufe, was er tun kann? Er kann töten. Und? Krank werden. Krank werden. Na. Genau, richtig. Es gibt Leute, die bekommen ein absolutes Ekelgefühl gegenüber ihrer Frau. Und können nicht mehr mit dieser Ehefrau schlafen. Oder sie nicht mal angucken. Weil sie haben so ein Gefühl ihr gegenüber, dass sie weit weg von ihr entfernt sein möchten, liebe Geschwister. Auch der Zauberer, er kann natürlich alles mit Allahs Erlaubnis, liebe Geschwister. Das unterstreicht 10-mal. Der Zauberer, er kann zwischen Ehemann und Ehefrau, was? Trennen. Und er kann zwischen zwei Personen Liebe herstellen, die einander normalerweise nicht geliebt hätten. Das alles kann der Zauberer vollbringen mit der Hilfe Allahs, subhanahu wa ta'ala. Aber was heißt die Hilfe Allahs? Wir kommen gleich dazu, bi'idhnillahi samial alim. Auch viele Schwestern, die beklagen sich, die sagen, so viele Männer kommen zu mir und möchten mich heiraten, aber wenn sie mich dann sehen, dann wollen sie diese Heirat nicht mehr, obwohl sie ist ein hübsches Mädchen, aber subhanallah, an ihr wurde das vollzogen, dass wenn ein Mann kommt und sie anschaut, er denkt, sie wäre hässlich. Er nimmt sie wahr als eine hässliche Frau, tatsächlich ist sie aber keine hässliche Frau, liebe Geschwister. Der eine oder andere von euch mag jetzt denken, warum steht dieses Thema in Aqida-Angelegenheiten? Im Aqida-Buch, wir behandeln jetzt gerade ein Buch aus dem Themengebiet, ja? Aqida. Wir wollen einfach mal ein Beispiel prägen, damit wir wissen, warum das Thema so gefährlich ist, liebe Geschwister. In der Zeit der Sahaba gab es eine Person, der war Khalif. Sein Name war Walid ibn Uqba. Walid ibn Uqba. Dieser hatte einen Hofzauberer gehabt. Dieser Zauberer, den er gehabt hat, Walid ibn Uqba, er sollte dauernd Zauberstücke veranstalten. Und dann hat er, dieser Zauberer, eines Tages, liebe Geschwister, den Kopf von einem Mann getrennt. Natürlich, das wirkte so. Wie ihr heute auf diese Sendung seht, Kafir Copperfield und so. Der hat da so einen Sarg und da ist eine Person drin und dann schneidet er in der Mitte und dann macht er den Sarg auseinander und da sind die zwei Hälften auseinander. Wie wirkt das für eine Person normalerweise? Als ob er ihn tatsächlich in zwei Hälften geteilt hat. Aber ist das so? Antwort. Das heißt, er hat nur unsere Wahrnehmung, was? Getäuscht. Er hat nur unsere Wahrnehmung getäuscht, mehr nicht, liebe Geschwister. Und unter ihnen war ein Sahabi, der das Ganze mitgesehen hat. Er hat gesehen, wie dieser Zauberer die Menschen vorführt und sich so indirekt lustig über sie macht, indem er ihnen bestimmte Kunststücke vorführt und sie fasziniert waren von dieser Sache. Die Leute, als sie das miterlebt haben, der Kopf wird getrennt, dann wird er wieder rangemacht, dann haben sie gesagt, subhanallah, er kann Leben geben und sterben lassen. Verstanden, wo die Gefahr ist? Was haben sie ihnen für Eigenschaften zugeschrieben? Eigenschaften, die nur wer besitzt? Allah subhanahu wa ta'ala. Einer unter der Menschenmenge war Jundub, radiallahu anhu wa arda, ein Sahab. Er hat das Ganze mitverfolgt, dann kam er am nächsten Tag wieder und hatte sich ein Schwert an den Rücken gebunden. Und dann hat dieser Magier wieder vor der gesamten Menge dieses Kunststück vollzogen. Und er hat den Kopf abgetrennt und den Kopf wieder angebunden in dem Moment, wo die Leute schockiert waren, dass so etwas überhaupt passieren konnte. Dann hat Jundub sein Schwert genommen und dem Zauberer den Kopf abgeschnitten. Dann hat er sich zu der Menschenmenge gedreht und gesagt, soll er sich selber jetzt erstmal wieder Leben geben. Und liebe Geschwister, natürlich hat ein Zauberer gewisse Wirkung, die er bekommt, indem er mit wem zusammenarbeitet, mit den Dschinn, mit den Shayatin, liebe Geschwister. Und lasst uns erstmal hören, bevor wir dieses Thema weiter behandeln. Wir wissen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verzaubert wurde. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde sogar verzaubert. Das bedeutet, das ist bestätigt, dass es wirklich Zauberei in unserer Religion gibt. Es existiert die Zauberei. Manche Gelehrte haben gesagt, diese Zauberei, über die man redet, das ist lediglich eine Wahrnehmung. Sie kann aber nicht tatsächlich passieren. Aber hören wir uns diesen Hadith an, liebe Geschwister. Es gab einen Juden in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sein Name war Labid. Dieser hat einmal einen Zauber gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausgesprochen. Und dann hat er einen Kamm genommen, Haare daran geklebt und mit dem Häutchen von einem Samen von einer Dattelpalme. Das alles hat er zusammengetan, liebe Geschwister, und in einem Brunnen von einem Ansari versteckt. Schaut mal, was passiert ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachdem er von diesem Zauber berührt wurde, hat das Folgendes bei ihm verursacht. Er wusste nicht mehr, was er mit seiner Frau zuvor getan hatte oder nicht. Aber, liebe Geschwister, dieser Zauber, der den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam getroffen hat. Ihr könnt euch vorstellen, natürlich hat dieser Zauber nicht was beeinflusst, die Religion, die Botschaft. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einer Ayah im Koran, Wallahu ya'simuka minan nas. Allah wird dich vor den Menschen schützen. Das heißt, o Gesandter, Allah wird dich schützen davor, dass die Botschaft nicht zu den Menschen ankommt. Dass sie dich töten, bevor die Botschaft ankommt. Und wenn sie dir auch Schaden zufügen, sie werden dich nicht töten können, bis du die Botschaft vollbracht hast. Passiert oder nicht? Hat der Prophet Muhammad s.a.w. die gesamte Botschaft uns verkündet? Antwort? Ja. Sie konnten ihn nicht vorher töten, die Kuffar, obwohl sie es sehnlichst begehrt haben, liebe Geschwister. Aber Allah azza wa jal, als diese Ayah kam, Allah wird dich vor den Menschen schützen. Du verkündigst nur das, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gesagt hat. Deswegen, es gibt irregehende Leute, die denken, dass dieser Zauber, der auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewirkt hat, sich auch auf was ausgewirkt hat? Auf die? Ha, das ist, weil sie die Religion nicht verstehen. Allah sagt tatsächlich, Allah wird dich vor den Menschen beschützen, liebe Geschwister. Aber natürlich, insofern hat der Zauber den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier beeinträchtigt, indem er nicht mehr genau wusste, was er mit seiner Frau gemacht hat. Aisha radiallahu anha sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er bildete sich ein, Dinge zu Hause mit seiner Frau gemacht zu haben, die er aber nicht getan hat. Dann kam zu ihm die Offenbarung von seinem Herrn über Jibril alaihi salam, die dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam darüber informiert hat, was mit ihm gemacht wurde. So schickte er jemanden los, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und der ging zu dem Brunnen von diesem Ansari und nahm was heraus? Was hat er rausgenommen? Den Kamm, der mit Haaren und so weiter und anderen Dingen beklebt war, liebe Geschwister. Dieses wurde entnommen, dieses wurde rausgenommen, dieser Kamm, liebe Geschwister, und es wurde zerstört. Dieser Kamm wurde zerstört, daraufhin ließ die Wirkung des Zaubers nach. Und natürlich Allah subhanahu wa ta'ala hat uns bei dieser Gelegenheit was herabgesandt? Na, wir haben in diesem Zusammenhang Suar, das bedeutet Schutzsuren herabgesandt bekommen, die wir natürlich auch zu solchem Zwecke rezitieren, damit wir den Zauber von uns bekommen, liebe Geschwister. Und zwar Surah Al-Falaq, Qul a'udhu bi Rabbil Falaq, und Surah An-Nas, Qul a'udhu bi Rabbin Nas, die wurden hier in diesem Zusammenhang offenbart, so dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sie aufgesagt hat und damit die Wirkung des Zaubers weggenommen wurde, liebe Geschwister. Wie arbeitet ein Zauberer? Natürlich, wir haben vorhin erwähnt, dass der Zauberer mit Dschinn und Dämonen zusammenarbeitet. Dämonen sind hier diese Art von Dschinn. Das bedeutet, der Zauberer ersetzt die Dschinn als Mittel ein, um die Zauberei zu vollziehen. Aber die Dschinn, ihr könnt euch vorstellen, die arbeiten nicht einfach so mit einem Zauberer, sondern sie verlangen von dir Opfer, die du vollbringen musst, damit du diese Art der Zauberei vollziehen kannst. Sie verlangen Opfer, damit du diese Art von Zauberei vollziehen kannst. Und noch mehr, liebe Geschwister, die wollen eine tatsächliche Wahrhaftigkeit von dir erfahren, dass du es würdig bist, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Also verlangen sie von dir, dass du was machst? Den Kufr. Und je schlimmer dein Kuffer ist, umso mehr und umso bereiter sind sie, mit dir zusammenzuarbeiten. A'udhu billah. Das bedeutet, sie verlangen dann von manchen, dass sie zum Beispiel den Koran mit Menstruationsblut schreiben. Und ihr wisst, das Menstruationsblut in unserer Religion ist besonders najis unrein. Besonders najis unrein. Oder dieser Dschinn, damit er mit dem Zauberer zusammenarbeitet, er erwartet, dass der Zauberer auf den Koran uriniert. Walayyadu billah. All diese Dinge in dieser Art erwarten die Dschinn, damit sie auch den Kufr bestätigen von dieser Person und dann mit ihm auch zusammenarbeiten. Liebe Geschwister, das Urteil, und hiernach fragt der Autor, was ist das Urteil von einem Zauberer? Das Urteil von einem Zauberer ist, dass er ein Kafir geworden ist, ein Ungläubiger. Und in einem islamischen Land, in einem islamischen Land steht die Todesstrafe für so eine Person. Diese wird nur von einem islamischen Richter genehmigt, liebe Geschwister. Und sogar sagen manche Gelehrte, selbst wenn der Zauberer bereut, selbst wenn er bereut, dann wird er trotzdem die Todesstrafe bekommen. Was denkt ihr warum? Warum wird ein Zauberer, obwohl er bereut, trotzdem die Todesstrafe bekommen? Abdullah. Der Bruder sagt, als Sühne, damit er nicht mit dieser Strafe vor Allah subhanahu wa ta'ala steht. Nein? Jeff? Damit er nicht wieder täuscht. Mhm, das geht schon in die Richtung. Er hat ein Bündnis mit den Dschinn, das muss ja aufgelöst werden. Sehr gut. Er hat ein Bündnis mit den Dschinn und damit kennt er Geheimnisse von ihnen, so dass sie ihn niemals mehr in Ruhe lassen. Sie lassen ihn nicht mehr in Ruhe, liebe Geschwister. Das heißt, deswegen sagten manche Gelehrte, das ist die richtige Ansicht. Selbst wenn er bereut, wird er trotzdem die Todesstrafe bekommen. Schaut mal, wie gefährlich diese Sache ist. Wir haben gesagt, liebe Geschwister, dass derjenige, der Zauberer ist, er kann die Wahrnehmung der Menschen vortäuschen. Was passiert in diesem Moment, wo er die Wahrnehmung vortäuscht? In diesem Moment werden schwache Leute, die einfache Leute des Volkes sind, schwach in ihrem Glauben und sie geben diesem Zauberer göttliche Eigenschaften. Sie tragen diesem Zauberer göttliche Eigenschaften bei, so dass sie, walayyadu billah, damit eine Sache gemacht haben. Sie haben damit den Islam verlassen. Denn in dem Moment, wo du eine Person oder ein Geschöpf mit Allah vergleichst, so hast du was begangen, den großen Kuffer, den großen Schiff. Gefährlich das Thema oder nicht? Und man hat für diesen Sahir, für diesen Zauberer die Todesstrafe in unserer Religion festgelegt. Warum? Damit er nicht diese Leute verführt. Denn tatsächlich ist das eine Fitna für die Leute. Und ich möchte diese Frage an euch weitergeben, liebe Geschwister. Nochmal, das passiert in einem islamischen Land. Wenn jetzt jemand wirklich so eine Show sieht von diesem Copperfield oder sonstiges, gibt es nicht den einen oder anderen, der sagt, ja, vielleicht ist er mehr dran, als man wirklich denkt. Fitna oder nicht? Das ist Fitna. Wallahi al-Azim, das ist eine Fitna. Weil du siehst mit deinen eigenen Augen etwas, das ist ja was anderes, als wenn jemand dir darüber berichtet. Du hast es mit deinen eigenen Augen gesehen und dann sagst du dir, nee, da muss was dran sein. Hier hast du schon was betreten, die Welt des Kuffer. Niemals kann jemand Leben geben oder sterben lassen außer Allah. Niemals kann jemand etwas im Universum beeinflussen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir dieses nicht verstehen, liebe Geschwister, dann werden wir in diese Fitna, in diese Versuchung geraten und wir bekommen eine falsche Vorstellung über unsere Religion. Und dann denken wir, dass wir Muslime sind, wobei wir jetzt schon in einem Zustand sind, dass wir normalen Geschöpfen die Eigenschaften von wem gegeben haben? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Beweis dafür, liebe Geschwister, dass As-Sihr, die Zauberei, dass dieses Kufr ist, so heißt es in Surah Al-Baqarah in der Ayah 102, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Aber wahrlich, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sie folgten dem, bedeutet die Shayatin, sie folgten dem, was die Satane während der Herrschaft von Suleiman vortrugen. Das heißt, was sie verlesen haben. Doch nicht Suleiman war ungläubig, sagt Allah, sondern die Satane waren ungläubig. Und hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Jetzt kommt die Begründung, warum sie Kuffar geworden sind. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْر. Sie bringen den Menschen den Sihr bei, die Zauberei. Das bedeutet klarer Beweis dafür, dass derjenige, der ein Sahir ist, ein Zauberer ist und dieses beibringt, liebe Geschwister, dass dieser, wal-iyadu billah, nach unserer Religion ein Kafir geworden ist. Zauberei ist haram, liebe Geschwister. Wir dürfen uns dieser Zauberei nicht nähern, denn dieses ist eine ernstzunehmende, eine kriminelle Tat nach unserer Religion und Du wirst von Allah subhanahu wa ta'ala dafür zur Rechenschaft gezogen. Und wir sehen das. Je unwissender die Leute in einem Staat sind, desto schlimmer ist der Fesser. Desto schlimmer ist das Verderben, bis wir gehört haben, liebe Geschwister. Es gibt sozusagen Scharia-Häuser, so nennen sie die. Die gibt es in Marokko viel, die gibt es in Tunesien viel, die gibt es in Libyen viel. Diese Scharia-Häuser, sie haben einen Zweck. Schaut mal jetzt der Name Scharia. Wenn wir Scharia sagen, dann meinen wir die islamische Gesetzgebung natürlich im gesamten Umfang. Dann gibt es Leute, die errichten Häuser, sie nennen sie Scharia-Häuser. Da drin ist ein Sahir, ein Zauberer. Und dieser behandelt die Leute. Das heißt, die Leute kommen zu ihm mit den verschiedensten Anliegen und sie erfragen diese Person, was er für sie tun kann. Und noch schlimmer, sie sagen zu diesem Zauberer, sie sagen Sheikh. Ja, Sheikh. Subhanallah al-Adim. Sie sagen zu einem Kafir, Sheikh. Ja, schaut mal, wie schlimm die Situation mittlerweile ist, in der wir uns befinden, liebe Geschwister. Und diese Häuser in den gesamten islamischen Ländern, die sind sehr, sehr weit verbreitet. Und Subhanallah al-Adim, vielleicht habt ihr das gehört, auch in Bosnien und in Albanien und so weiter und so fort, da gehen die Leute zu einem Zauberer und sie sagen, mach, dass diese beiden Personen sich lieben. Oder sie sagen, mach, dass diese beiden Personen voneinander getrennt werden. Und die verdienen gut. Die verdienen sehr gut. Kunden gibt es genug, liebe Geschwister, für diese Leute. Aber subhanallah, der Verdienst in dieser Dunya ist die Strafe in der Akhira, in der nächsten Welt. Naam, das bedeutet, liebe Geschwister, dieser Zauberer, er arbeitet auf eine bestimmte Art und Weise und er sorgt dafür mit der Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala, mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt nicht, dass Allah das liebt, aber Allah muss eine Sache erlauben. Wenn Allah diese Sache erlaubt, dann ist das deswegen, weil diese Person, der das Schlechte gemacht hat, auch das Schlechte tun wollte. Denn Allah hat uns was? Einen freien Willen gegeben. Wenn wir eine schlechte Tat tun möchten, dann lässt Allah uns diese Tat tun, aber Allah erlebt diese Tat nicht, liebe Geschwister. Aber weil wir einen freien Willen haben, können wir das selber entscheiden. Naam, das bedeutet, er bringt Leute auseinander. Er trennt zwischen Mann und Frau. Manchmal gibt es Zaubertränke. Es gibt so eine Art Zaubertränke, die er die Menschen trinken lässt. Und dann passieren Dinge, die vorher nicht passiert sind. Teil, wie kann man die Magie auflösen? Und danach fragt der Autor, es gibt ein bestimmtes Wort, das heißt An-Nushra. An-Nushra bedeutet, die Zauberwirkung aufzulösen. Dass man den Zauber auflöst, liebe Geschwister. Und hier unterscheiden die Gelehrten zwei Methoden. Eine Methode, die halal ist und eine Methode, die haram ist. Fangen wir erstmal an mit der Methode, die haram ist. Eine Person wurde vom Zauber befallen. Dann geht er zu so einem sogenannten Sheikh und er sagt, wie kann ich diesen Zauber von mir bekommen? Jetzt gibt es Leute, wal'iyadu billah, der nennt sich Sheikh und der sagt, komm, ich kann dir helfen. Der nutzt selber die Zusammenarbeit mit den Jinn. Das heißt, er behandelt was? Den Einfluss vom Djinn mit der Wirkung, mit dem Medikament von den Djinn. Das ist Kufr. Schirk. Dass eine Person, er geht zu einer Person hin und möchte, dass dieser ihnen einen Lösungsvorschlag gibt, dass dieser geheilt wird. Dann diese Person, der ihn heilen soll, er arbeitet selber mit den Djinn zusammen und er möchte, dass diese Djinn ihm dabei helfen, diesen Zauber zu lösen. Das heißt, er behandelt Djinn mit Djinn, liebe Geschwister. Das ist Kufr, wal'iyadu billah. Und er arbeitet in dieser Art und Weise, indem er zum Beispiel Gegenstände von dieser Person, der vom Zauber befallen ist, nimmt. Wie zum Beispiel ein Nagel oder Haare oder Nägel. Nagel meine ich hier, nicht Nagel, ja, sondern Fingernagel oder Fußnagel oder Haare oder Kleider, liebe Geschwister. Das nutzt er, um ebenfalls eine Gegenmaßnahme zu treffen zu dem, was mit ihm passiert ist. Dann fragt er nach Namen, nach Muttername, nach Vatername. Wenn ihr diese Zeichen seht, dann wisst dieser wal'iyadu billah, der arbeitet mit Jinn zusammen. Er schreibt bestimmte Zeichen auf einem Zettel. Du kannst ihn nicht identifizieren. Oder er rezitiert undeutliche Verse. Du verstehst kein einziges Wort. Das hört sich so an. Ja, normalerweise bei uns die Besoffenen reden so. Aber er tut das in dieser Art und Weise. Natürlich, dass ihn keiner versteht, liebe Geschwister. Oder er verlangt von dem, der vom Zauber befallen ist, dass er ein Tier schlachtet auf eine bestimmte Art und Weise und einem bestimmten Ort in einer Art und Weise, wie der Islam es nicht erlaubt hat. Na, deswegen. Liebe Geschwister, das ist die Art und Weise, die Haram ist, so den Zauber zu lösen. Es gibt aber eine Art und Weise, die halal ist. Dieses, liebe Geschwister, achso, vielleicht noch zwei Punkte zu dem, was Haram ist. Auch der Magier, er könnte dem Kranken, der vom Zauber befallen ist, er könnte ihm irgendeine Sache geben, dass der diese Sache verbrennt. Er sagt, hier, nimm diese Sache und verbrenn sie oder begrabe sie. Dieses ebenfalls gehört zu den Dingen, die haram sind, auf diese Art und Weise den Zauber zu lösen, liebe Geschwister. Aber, Alhamdulillah Rabbil Alamin, die Religion hat uns auch beigebracht, welche Art und Weise halal ist, diesen Zauber zu lösen. Wenn wir uns an dem Hadith zurückerinnern, wo dieser Jude Labid diesen Zauber auf den Propheten Muhammad s.a.w. praktiziert hat. Wie ist die Wirkung gegangen? Was haben wir gehört in dem Hadith? Wie hat sich die Wirkung sozusagen gelöst? Wie hat sich die Wirkung gelöst, Benjamin? Durch das Zerbrechen des Kammes. Richtig. Es wurde dieser Gegenstand gefunden, den der Zauberer benutzt hat. Es wurde dieser Gegenstand gefunden und zerstört. Das heißt, man soll gucken in seiner Wohnung, wenn man vom Zauber betroffen ist, ob es so einen Gegenstand gibt, der mit Haaren verklebt ist. Ihr merkt das. Es gibt einen Gegenstand, der ist nicht normal. Das sieht auch schon so komisch aus. Ja? Wenn ihr so einen Gegenstand vorfindet, dann wisst, es wurde dieser Zauber vollzogen. Das ist eine Art, wenn man diesen Gegenstand findet, dann sofort nehmen und ihn verbrennen, liebe Geschwister. Und das wird dann, inshallah ta'ala, den Zauber lösen. Das wird den Zauber lösen. Auch von den Dingen, die halal sind. Du als Muslim, und du solltest das wissen, du wirst von dem Zauber nicht befallen, außer wenn Allah das erlaubt. Wenn sich die gesamten Zauberer zusammentun würden und sie würden was gegen dich planen wollen, aber Allah lässt das nicht zu, dann werden sie nichts gegen dich tun können. Das bedeutet, was müssen wir tun? Wir müssen unsere Beziehung zu wen reinigen? Zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wir müssen unsere Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala reinigen. Denn wenn diese Beziehung schmutzig ist, natürlich der Schmutz geht von uns aus und niemals von unserem Herrn, der Weltenbewohner, dann, liebe Geschwister, haben wir ein Problem, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns auch nicht helfen wird, beschützen wird. Denn manche Leute, subhanallah al-Azim, wann kennen sie Allah nur, wenn sie, wenn es ihnen schlecht geht. Und das sehen wir bei den meisten Muslimen in der heutigen Zeit. Wenn sie alles haben, was sie im Leben brauchen, dann gedenken sie Allah fast gar nicht. Warum? Er ist unbedürftig. Er denkt, er wäre unbedürftig. Aber jeden Schritt, den er tut, jeder Herzschlag von ihm ist kontrolliert von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn du solltest wissen, du hast keine Macht und keine Kraft, außer was Allah subhanahu wa ta'ala dir gibt. Deswegen sagen wir, la hawla wa la quwwata illa billah. Es gibt weder Macht noch Kraft, außer bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber er, weil er sich unbedürftig fühlt, denkt er, dass ihm nichts passieren kann, liebe Geschwister. Doch dein Leben hängt immer an der Gunst Allah subhanahu wa ta'ala. Dein Leben hängt immer an dem Qadr, was Allah subhanahu wa ta'ala für dich bestimmt hat. Deswegen von uns ist gefordert, wenn wir auch den Schutz von Allah subhanahu wa ta'ala erbitten, dass wir auch gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala unsere Pflichten machen. Eine dieser Pflichten ist, dass wir unsere Gebete einhalten, liebe Geschwister, zu der richtigen Zeit. Denn das gehört zu den wahrlich gewaltigsten Dingen in unserer Religion. Dass das Seil zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala erhalten bleibt. Wenn du dieses Seil loslässt, dann trittst du in eine Welt ein, die keine Grenzen für den Kufr, für den Schirk und für die Sünden mehr hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Du musst sehr auf deine Gebete achten, dass du diese Gebete vollziehst. Auch liest du den Koran als Muslim. Subhanallah al-Azim, so viele Bücher werden in der heutigen Zeit gelesen, aber das wichtigste Buch, das gewaltigste Buch, das Buch der Rechtleitung wird vernachlässigt. Sehen wir nicht, dass viele Bücher gelesen werden? Romane und Dinger, was weiß ich, was es alles gibt. Subhanallah al-Azim, die werden richtig mit Khushu' gelesen. Und als Dolf sie mit seinem angespannten Bizeps die Treppen hochtrug, dann funkelten ihre Augen und sie sagte, boah, du bist das. Dolf. Dolf, der Kickboxer, hat sie die Treppen hochgetragen. Subhanallah. Und er kann nicht ablassen. Der liest 2, 3, 4, 500 Seiten. Bei Koran, er macht auf, Bismillahirrahmanirrahim. Ich schrieb gleich ein. Da Khushu' und da kein Khushu'. Da konzentrierst du dich und hier konzentrierst du dich nicht. Deswegen liest den Koran, denn im Koran findest du die Wahrheit vor der Lüge. Und in allen anderen Büchern, ich meine jetzt nicht Sachbücher, sondern Bücher, die wal-iyadu billah, so Fantasiebücher und Schirkbücher. Ihr kennt diesen verrückten Harry, wie heißt der? Harry Potter. Der verrückte Harry. Wisst ihr, wie viele Leute das Buch gelesen haben? Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ja, überlegt mal, um eine verrückte Geschichte zu preisen, um eine verrückte Geschichte anzubieten, brauchst du auch verrückte Leute. Aber sie lassen sich immer wieder finden. Liebe Geschwister, der Muslim, er liest den Koran. Und er setzt sich auseinander mit dem Koran. Er lernt den Koran verstehen, denn dieses wird ihm ein anderes Lebensgefühl geben. Und dieses wird ihm genau die Grenze zeigen lassen zwischen gut und schlecht, liebe Geschwister. Auch, dass du viel Dhikr machst. Dass du viel Allah subhanahu wa ta'ala gedenkst. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Wahrlich, die Herzen werden nur ruhig mit dem Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist eine Ayah. Ich weiß, ihr hört sie oft von mir. Ihr sollt sie auch oft von mir hören. Und ihr werdet sie noch öfterer von mir hören. Ihr solltet wissen, liebe Geschwister, nichts und niemand kann dein Herz ruhig stellen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und er hat dir das Mittel gesagt, subhanahu wa ta'ala, wie du dein Herz ruhig stellen kannst. Und zwar mit dem Dhikr, mit dem Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala. Dass du in verschiedener Art und Weise Allah subhanahu wa ta'ala gedenkst. Gedenken ist, dass du zum Beispiel den Koran liest. Wir haben das gerade erwähnt. Auch Gedenken ist, dass man eine Art von Dhikr sagt. Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim, La ilaha illallah. Dieses alles ist Dhikr. Das wird deinem Herzen Ruhe geben. Aber natürlich, wenn du es bedacht sagst, nicht so, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Das ist nicht eine Art und Weise des Gedenkens. Und ganz im Ernst, wie die meisten Leute preisen Allah auf diese Art und Weise. Das geht doch nicht in unser Herz rein. Habt ihr mal gemerkt, wenn man sich wirklich ruhig hinsetzt und darüber nachdenkt, über das, was man sagt, was das im Herzen bewirkt, wenn man den Dhikr richtig macht? Ich meine jetzt nicht Dhikr hullahu, das ist kein Dhikr. Und das ist nicht vorgeschrieben in unserer Religion. Und ich bitte euch, liebe Geschwister, ich bitte euch, diese Art, die Leute eingeführt haben, das kann niemals dein Herz ruhig stellen. Und wisse, wenn eine Person dir sagt, das ist das, was mir Ruhe gibt, dann wissen wir, es stimmt nicht, was er sagt. Weil niemals eine Sache dir Ruhe geben kann, wenn das nicht von wem vorgeschrieben ist? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sprich, mein Gebet und meine Anbetung, alle meine Anbetung. Wie müssen die Anbetungen sein? Für Allah und nach der Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen diese Art und Weise, die manche Leute dir sagen, wenn sie das auch machen, wenn sie auch dieses Gefühl haben, dass sie zufrieden sind, das ist keine richtige Zufriedenheit. Denn die Zufriedenheit kriegst du nur durch diese Dinge, die die Religion dir vorgeschrieben hat, liebe Geschwister. Al-Dhikr bedeutet, dass du Allah subhanahu wa ta'ala erwähnst. Und eine Sache, die dir gegen Shaitan schützt, ist, dass du sagst, A'udhu bi kalimati Allahi tamma min sharri ma khalaq. Ich nehme Zuflucht bei Allah mit den vollständigen Worten vor dem Übel, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat auch, liebe Geschwister, Geschöpfe erschaffen, die uns lieben oder uns hassen. Die uns hassen. Und ihr wisst, wenn der Zauberer mit einem Djinn zusammenarbeitet, dann haben die einen Deal, dann haben die eine Abmachung. Er, der Zauberer, er begeht den Kuffer und er tut das, was die Djinn von ihm verlangen. Im Gegenzug dazu helfen ihm die Djinn, das zu tun, was der Zauberer begehrt zu tun. Das ist die Abmachung zwischen ihnen beiden. Das bedeutet, der Djinn, er kann dann auch in deinem Körper hereinkommen, wenn der Zauberer ihm dieses befiehlt, dass sie zusammenarbeiten, so dass er dich bewirkt und er in deinem Körper ist. Und walayyadu billah, möge Allah azza wa jalla uns davor bewahren. Es gibt Leute, liebe Geschwister, die sind seit Jahren von Djinn befallen. Und du siehst ihr Leben, ich habe selber solche Leute gesehen, die führen gar kein Leben mehr. Das ist einfach nur dahin vegetieren. Sitzen so die ganze Zeit. Gucken eine Wand an. 10 Stunden, 12 Stunden, ohne was zu essen, ohne sich zu regeln. Die ganze Zeit. So. Subhanallah al-Azim. Stellt euch vor, so ein Leben zu haben. Deswegen, aber Alhamdulillah Rabbil Alamin, diese Religion, Wallahi al-Azim, sie hat uns nicht nur über die Krankheiten aufgeklärt, sondern sie hat uns vor allen Dingen was gegeben? Medikamente, Heilmittel, liebe Geschwister. Und eine dieser Heilmittel ist dieser Dhikr, über den wir sagen. Oder du sagst, La ilaha illallah, wahda, la sharika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Auch dieses Dhikr sagst du, denn das wird dir auch helfen. Auch bei dir zu Hause, lasse die Sura al-Baqarah laufen. Dann sagst du mir, Achi, und ich habe Probleme und so eine lange Sura und 50 Seiten und wie soll ich das tun? Erstmal, subhanallah, wenn du dich vom Zauber lösen willst, yani, lohnt es sich, dass man diese Sura liest oder nicht liest? Ha? Natürlich lohnt es sich das. Gefällt dir das Leben, wie du gerade lebst? Natürlich nicht, sonst wärst du auch nicht irgendwo hingegangen, um Hilfe zu ersuchen. Deswegen streng dich auch an. Streng dich auch an. Lass die Sura Al-Baqarah in deiner Wohnung abspielen. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte uns, macht eure Häuser nicht zu Friedhöfe, sondern liest in euren Häusern die Sura Al-Baqarah, denn das wird die Shayatin, die Satane, wie lange vertreiben? Wie lange vertreiben? 3 Tage und Nächte. Bist du seelos. Das heißt, du hast Großputz gemacht, Großputz von Shayatin. Die sind alle weg danach. Wenn du die Sura Al-Baqarah, du musst sie nicht alles auf einmal lesen. Du kannst es auch in Etappen lesen. Zum Beispiel jetzt 5 Seiten, dann wieder 10 Seiten, 15 Seiten und so weiter und so fort. Das muss nicht in einem Zug sein, liebe Geschwister. Auch das Bittgebet, dass du Allah subhanahu wa ta'ala darum bittest, dass er dich von dieser Krankheit reinigt und von dieser Krankheit, dass er dich befreit. Subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister. Ein Muslim sollte versuchen, so oft wie möglich Wudu zu machen. Das bedeutet, die Gebetswaschung zu vollziehen. Denn diese Gebetswaschung schützt uns ebenfalls vor wem? Vor den Shayatin, liebe Geschwister. Auch wenn eine Person auf Toilette hereingeht, sagt er, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. O Allah, ich nehme Zuflucht bei dir vor den männlichen und den weiblichen Satanen. Denn wie wir wissen, die Toiletten sind gefüllt mit Djinn. Die Toiletten sind gefüllt mit Djinn. Natürlich, liebe Geschwister, Allah Azza wa Jal hat uns das im Koran gesagt. Sie sehen euch, während ihr sie nicht seht. Sie sehen euch, sie und ihre Sippe, während ihr sie nicht seht. Wir können die Djinn nicht sehen. Das heißt, wir kommen ins Badezimmer, wir denken, alles ist in Ordnung. Aber vielleicht ist das Badezimmer voll mit Shayatin. Aber weil Allah uns das gesagt hat, dass wir sie nicht sehen, während sie uns sehen, dann wissen wir, diese Toiletten sind tatsächlich gefüllt mit Shayatin, liebe Geschwister. Und rede nicht, wenn du auf Toilette bist. Leute, der macht dir einen Film, subhanallah. Der redet, der sitzt gerade auf Toilette, seine Frau ist im anderen Zimmer und die reden miteinander. Diese Art und Weise hat uns der Islam nicht beigebracht. Sogar sagen die Gelehrten, es ist in der Toilette zu sprechen. Was? Es ist, welches Urteil? Unbeliebt, auf Toilette zu sprechen. Es ist unbeliebt, auf Toilette zu sprechen, liebe Geschwister. Das sind natürlich Möglichkeiten, die wir aufgezeigt bekommen haben, damit wir, insha'Allah ta'ala, uns vor den Shayatin schützen. Auch wenn wir in unsere Wohnung hereinkommen, gibt es ein bestimmtes Dua. Ich hoffe, ihr sagt das immer. Wenn du in deine Wohnung hereinkommst und niemand ist auch da, dann sprichst du dieses Dua. Was sagen wir, wenn wir in die Wohnung hereinkommen? Wer kann mir das sagen? So, dass der Shaitan draußen bleibt. Er wird nicht reinkommen dann in deine Wohnung. Was sagen wir? Welches Dua? Es gibt eine tatsächliche Überlieferung von den Salaf-Gelehrten, die ausgeführt wurde. Das sagt ihr auch im Tashahhud. Deswegen könnt ihr euch das leicht merken. Na, Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Friede sei auf uns und auf die rechtschaffenen Diener. Ibn Umar radiallahu anhu pflegte das zu sagen, wenn er seine Wohnung betreten hat. Hier macht der Shaitan Stopp. Ja, ich habe meinen Kindern das so beigebracht, wenn sie das sagen, in die Wohnung hereinkommen, dann sagen sie immer danach, tschüss Shaitan, tschüss. Das heißt, Shaitan ist draußen geblieben. Er kommt jetzt nicht mehr rein in deine Wohnung und demzufolge kann er auch keinen Schaden anrichten bei dir, liebe Geschwister. Auch Dinge, die führen dazu, dass Shaitan und Shayatin sich versammeln in deine Wohnung. Wenn zum Beispiel, was hängt? Bilder. Wenn Bilder an die Wände hängen. Bilder meinen wir nicht irgendwelche Bilder, sondern Bilder von Seelen, sprich von Menschen oder von Tieren, liebe Geschwister. Auch diese Musik, die gespielt wird. Ich meine, natürlich, Shaitan kommt auch und rappt mit. Ja? Wenn er so komische Lieder hört, dann ist er immer dabei. Du hörst Lieder, yani. Du weißt, das ist nur von Shaitan. Ja, ich meine, das hält kein Mensch auf. Jetzt wisst ihr auch, warum die Leute Drogen nehmen. Die nehmen Drogen, damit sie dieses Lied aushalten. Du kannst das nicht aushalten. Kannst du das aushalten? Und so. 10 Stunden tanzt er. A'udhu billah. Wallahi, der ist ein Verrückter. Der ist ein Verrückter. Er weiß selber, dass er das so nicht aushält. Also schmeißt er sich ein paar Drogen rein und sagt, das wird schon. Ha? Deswegen, wir sollen auch in unserer Wohnung darauf achten, liebe Geschwister, dass wir den Haram vermeiden. Die Sünden vermeiden. Das Schauen auf schlechte Bilder, auf schlechte Videos, auf schlechte Dinge sorgt auch dafür, dass die Shayatin sich um dich versammeln. Liebe Geschwister, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nützliches Wissen geben, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer vor allem Schlechten bewahren. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah, habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilayk. طيب, liebe Geschwister, wenn es Fragen gibt, dann inshallah ta'ala habt ihr die Möglichkeit, diese Fragen zu stellen. Wir sind jetzt im Buch für denjenigen, der mit uns das verfolgt. Wir sind jetzt bei der Frage 177. Die anderen Fragen haben wir geklärt. Nächstes Mal geht es auch insbesondere über die Ruqya, inwiefern man auch die Ruqya vollzieht. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Kein Problem, fällt dir bestimmt wieder ein. Wenn man diese Halal-Lösungen praktiziert, ist man dann 100% von diesem Schar befreit oder geschützt? Der Bruder stellt eine sehr gute Frage. Wenn wir diese Dinge tun, die uns die Religion geboten hat zu tun, sind wir dann völlig frei von der Zauberei? Das bedeutet, kann die Zauberei uns dann noch bewirken oder nicht? Wir haben gesagt, die allgemeine Regel, sowieso uns kann die Zauberei nicht treffen, außer wenn Allah subhanahu wa ta'ala das erlaubt, dass sie uns trifft, liebe Geschwister. Die Gelehrten sagen uns, liebe Geschwister, wenn eine Person auch vom Dschinn befallen ist, natürlich der Dschinn hat einen richtigen Einfluss auf ihn, je schwächer sein Iman ist, je schwächer sein Glaube ist. Aber wenn du den Shaitan schwächst, dann kann er dich nicht mehr so bewirken. Wie können wir den Shaitan schwächen? Indem wir zum Beispiel Koran lesen. Indem wir Dhikr machen. Damit schwächen wir den Shaitan um ein Vielfaches. Das bedeutet, das, was er normalerweise tun möchte, kann er nicht tun. Das, was er normalerweise tun möchte, kann er nicht tun, liebe Geschwister. Daher, wenn du auch weißt, eine Person ist vom Dschinn befallen, so rate dieser Person, er soll viel Koran lesen, er soll viel beten, er soll viel Dhikr machen, denn dieses alles wird den Shaitan schwächen. Und wenn er so schwach ist, wie möglich, dann kann er auch keinen Schaden mehr einrichten. Barakallahu fikum und Jazakum nachher. Na, fatal, denk. Du meinst von, die Satane kommen, wenn man zum Beispiel zu Hause jetzt Bilder von Menschen sehen hat. Na. Also jetzt zum Beispiel ein Foto von, keine Ahnung, mein Vater beispielsweise. Na. Was für einen Einfluss oder negativen Einfluss kann er dann dadurch machen? Der Bruder fragt, wenn wir jetzt zum Beispiel Bilder aufgehängt haben in der Wohnung, zum Beispiel von einer Person, vom Vater oder sonstiges, wie ist die Sache hier? Natürlich, uns wird authentisch berichtet von Imam al-Bukhari, rahimullah ta'ala, dass die Engel nicht in einer Wohnung hereinkommen, wo Bilder hängen. Type, im Umkehrschluss, wenn keine Engel hereinkommen, wer ist dann umso mehr in deiner Wohnung? Möchtest du? Nein. Allah ta'ala, ala wa ala. Tfadal, Hamza. Ich habe zwei Fragen. Und zwar die erste, du hattest ja gesagt, dass wenn man Surah al-Baqarah liest, dass dann drei Tage und drei Nächte die Shayatin aus dem Umfeld. Geht es auch, wenn man das auf Audiodatei abspielen lässt? Ist es dann die gleiche Wirkung? Ja, also geht es auch, wenn man das auf Audiodatei abspielt, diese Surah al-Baqarah? Es gibt Gelehrte, die das erlaubt haben. Na? Aber das Beste, zweifelsohne, ist, dass man das selber liest. Man kann auch das an verschiedene Leute verteilen. Du musst das nicht selber lesen. Zum Beispiel hast du zwei, drei Leute mit dir in der Wohnung, die lesen auch alle einen Teil. Das muss nicht auf eine Person begrenzt sein. Und das muss nicht an einem Stück gemacht werden. Das ist am besten natürlich, wallahu ta'ala ala wa ala. Na, tfadl. Inshallah. Wann kann man davon sprechen, dass jemand sozusagen vom Jinn besessen ist oder diese Person ist nervenkrank? Na, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Gerade in unserer heutigen Zeit. Alles, was passiert, einer geht, der hat Djinn, der hat Djinn. So macht er. Was hat ein Gen mit Djinn zu tun? Oder eine Person hat aus Versehen so seinen Arm so ein bisschen bewegt. Ach, hier hast du Djinn. Wallahi, einmal ist ein Bruder zu mir gekommen, der war in einem bestimmten Land. Da ist dieses Thema auch sehr groß, subhanallah. Und da ging er zu so einem möchtegern Gelehrten. Und dieser hat ihm eingeredet, dass er einen Djinn hat. Und der Bruder ist ein schwacher Bruder. Sein Iman ist sehr schwach. Was denkt ihr, nachdem so eine Person, von der viele Leute etwas halten, dir so etwas sagt, was passiert bei der Person? Er wird richtig verrückt. Das heißt, vorher war er nicht verrückt. Aber nachdem, wisst ihr, was durch Einbildung für Krankheiten entstehen können? Alleine nur, dass du dir Dinge einbildest. Liebe Geschwister, Barakallahu fikum und Jazakallahu khairan für diese Frage, nicht jede Sache ist vom Jinn. Das heißt, das muss jemand feststellen, der Wissen hat auf diesem Gebiet. Denn es gibt bestimmte Zeichen, Symptome, die darauf hindeuten, dass eine Person vom Jinn befallen ist. In der Tat, das ist richtig, aber nicht jede Angelegenheit ist damit verbunden. Und macht die Leute nicht verrückt, macht die Leute nicht verrückt, wenn eine Person Anzeichen hat, dann kann man zu einer wissenden Person gehen und sagen, ich habe das und jenes bei dieser Person gesehen, wie soll ich mich ihm gegenüber verhalten? Das ist die Sache. Denn liebe Geschwister, diese Sache kann dich schädigen, kann dich wirklich fertig machen, bis zu einem Niveau, wo manche Leute dann Depressionen bekommen. Deswegen nicht jede Sache ist vom Djinn. Wenn man vermutet, dass irgendwas ist, geht man zu einer wissenden Person und man sagt Bescheid so und so und so und so. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na, tfadl. Hamza, hat sich erledigt? Tfadl. Auch zwei Fragen, ja. Einmal wegen Surah al-Baqarah rezitieren. Kann man das machen, wenn man auch nicht zuhört? Einfach, man will die Wohnung verlassen und das ist einfach dann laufen. Na, kann man auch die Wohnung verlassen? Ja, du kannst sie verlassen, inshallah. Aber ohne, mit der Rezitator soll da bleiben. Na. Zweite ist wegen den Bildern. Bilder auf Schamfuß oder sowas sind ja auch manchmal Bilder drauf und sowas, wenn die da einfach so rumstehen. Zieht das auch dazu? Oder wie ist das bei den vielen Werbeprodukten, die wir heute haben? Es gibt fast kein Werbeprodukt mehr, wo kein Bild drauf ist oder Gesicht drauf ist. Manche Gelehrte haben erlaubt, dass diese Bilder sozusagen vernachlässigt werden können, weil man schafft das nicht, jedes Gesicht von diesen Werbeprodukten zu entfernen. Überlegt mal, jedes Shampoo, fast jedes Shampoo hat Gesichter. Spülmittel, Waschmittel, keine Ahnung. Fast alles hat Gesichter drauf. Na? Und das ist natürlich sehr, sehr schwer, dass eine Person das alles entfernt. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Tfadl. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Und wir entschuldigen uns nochmal bei den Schwestern für das dunkle Licht. Kann sein, dass sie deswegen nicht so viele Fragen gestellt haben, weil sie gar nicht gesehen haben, was sie schreiben. Auf jeden Fall, das nächste Mal, inshallah, gibt es wieder Licht. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Das letzte Mal hatten wir über As-Sahir gesprochen und As-Sihr. Das bedeutet über den Zauberer und die Zauberei, liebe Geschwister. Dann, inshallah ta'ala, machen wir weiter heute mit Ar-Ruqya und seine Regeln. Und der Gelehrte fragt hier im Buch, liebe Geschwister, und es ist die Frage 177, was ist die Ruqya, die erlaubt ist in unserer Religion? Welche Art von Ruqya ist gestattet in unserer Religion? Erstmal sollten wir wissen, liebe Geschwister, was die Ruqya überhaupt bedeutet. Und die Ruqya ist eine Heilmethode, bei der man Schutz bei Allah subhanahu wa ta'ala sucht, indem man etwas aus dem Koran oder der reinen Sunna liest. Mit einer arabischen Sprache. Wichtig, unterstreichen. Mit einer arabischen Aussprache, liebe Geschwister. Und dabei hat man die volle Überzeugung, das bedeutet der, der liest und der, der belesen wird, dass dieses eine Heilwirkung hat, die in unserer Religion bestätigt ist. Drei Punkte, die hier hervorgehoben werden müssen. Einmal, wir dürfen nichts rezitieren, außer dem, was in Koran und Sunna. Das bedeutet nicht nur Koran-Ayat, auch Hadith, auch Dua. Auch Überlieferung, all dieses aus der reinen Sunna kann ebenfalls verwendet werden für die Ruqya, liebe Geschwister. Weil manche denken, es geht nur um Koran. Das ist falsch. Nein, es geht ums Koran und der authentischen Sunna. Mit einer arabischen Aussprache. Es darf in keiner anderen Sprache sein. Das heißt, wenn ihr Leute hört, der macht, wisset, dieser ist zu umgehen. Diese Person ist zu umgehen, liebe Geschwister. Und derjenige, der belesen wird, er muss überzeugt sein, dass diese Ruqya eine Heilmethode hat. Wobei wir wissen, wer schützt dich? Ist das Allah oder ist das das Gelesene? Wer schützt dich? Na, Allah subhanahu wa ta'ala. Und schaut mal hier, diese schöne Überlieferung, liebe Geschwister, die uns einmal bestätigt, dass Ar-Ruqya von der Religion ist. Und diese Überlieferung ist bei Imam Muslim, rahimullah ta'ala. Jibril alayhi salam ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Jibril, das reinste Geschöpf des Himmels, kam auf die Erde herab zu dem reinsten Bewohner der Erde, zu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faqal, so sagte er: "Ya Muhammad, ishtakaita?" O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bist du krank geworden? Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: "Na'am, ich bin krank geworden." Dann sagte Jibril a.s., der nur mit Offenbarung ankommt, zu den Menschen, liebe Geschwister. Er sagte, قَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيقُ. Im Namen Allahs, ich vollziehe die Ruqya an dir. مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكُ. Vor all dem, was dir Schaden zufügt. وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكُ. Und vor allem, was übel ist für deine Seele und vor dem bösen Blick, vor dem Blick, der einem Schaden zufügt, Allah macht dich gesund. Wer macht dich gesund? Allah subhanahu wa ta'ala. Und aufpassen, liebe Geschwister, denn es gibt nur einen Schafi. Al-Shafi ist Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist der Einzige, der heilt. Momentan haben wir leider einen Zustand erreicht von den Muslimen. Subhanallah al-Azim, schaut mal, wenn wir unsere Religion nicht lernen, wie verdorben unsere Akida sein kann. Es gibt Leute, der geht zum Arzt, ein Muslim. Dann hat der Arzt eine Operation an ihm vollzogen. Dann rennt dieser Muslim heraus, nachdem diese Operation erfolgreich abgelaufen ist, und er sagt, wäre dieser Arzt nicht da, wäre ich jetzt schon tot. Subhanallah al-Azim. Wem hat er die Heilung zugesprochen? Na? Dem Arzt. Gefährlich oder nicht? Oder andere, hätte ich dieses und jenes Medikament für mein Kind nicht geholt, wäre er gestorben. Subhanallah al-Azim, ist das Medikament das, was dich heilt, oder? Allah subhanahu wa ta'ala, das Medikament ist nur ein Mittel. Frage, kann Allah dich heilen ohne das Mittel? Antwort: Natürlich, Allah kann dich heilen ohne das Mittel. Und der beste Beweis, liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte uns: Da'u mardakum bis Sadaqa. Heilt eure Kranken mit der Sadaqa. Ja, ihr sagt mir, was soll eine Person mit der Sadaqa? Soll er sie einnehmen mit Wasser und Bullrichsalz? Und nein, eine Person ergibt Sadaqa, damit heilt er sich. Subhanallah al-Azim. Das ist keine Tablette, keine Antibiotika, kein Hustensaft. Da'u mardakum bis Sadaqa, das bedeutet, heilt eure Kranken mit der Sadaqa. Bezahlt eine Sadaqa. Und es sind schon viele Wunder geschehen, liebe Geschwister, die vertrauenswürdige Shuyuch erzählt haben, wie manche Menschen, die wallahi krank gewesen sind und es überhaupt nicht gut für sie aussah, aber als sie eine Sadaqa gespendet haben, als sie eine Sadaqa gegeben haben mit Ikhlas, das bedeutet Aufrichtigkeit für Allah subhanahu wa ta'ala und aus einer Halalquelle, nicht aus Drogengeldern. Nicht, liebe Geschwister, aus Betrugsgeldern vom Jobcenter. Oh ja, ich habe gar nichts, ich besitze nichts und dann will er einfach nur Kohle schaffen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Man rashana falaysa minna wa man rasha falaysa minna. Derjenige, der betrügt, ist nicht von uns, liebe Geschwister. Du darfst nicht betrügen. Möge Allah Azza wa Jal uns zu den wahrhaftigen Muslimen machen. Ja, ayyuhal ladina amanu, ittaqullah wa kunu ma'as-sadiqin. O ihr, die ihr gläubig seid. Bist du gläubig? So fürchtet Allah und seid mit den Wahrhaftigen. Seid mit den Wahrhaftigen, liebe Geschwister. Das bedeutet für uns, du kannst auf diese Art und Weise auch deine Krankheit heilen, indem du eine Sadaqa gibst. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte in einer Überlieferung bei Imam Muslim: La ba'sa birruqa ma lam takun shirka. Es ist nichts einzuwenden gegen die Ruqya. Es ist kein Problem daran, die Ruqya zu vollziehen, solange es kein Schirk ist. Und wir werden hören, wann es ein Schirk ist, liebe Geschwister. Dieses ist die erlaubte Form der Ruqya. Dann gibt es eine unerlaubte Methode, die haram ist. Wenn dieses mit dem, was der Koran und die reine Sunna enthält, nicht geschieht. Wenn du etwas anderes als den Koran und die reine Sunna verwendest, um damit die Ruqya zu vollziehen und dieses nicht auf Arabisch machst, dieses ist eine Haram-Methodik, so ist dieses eine Handlung des Shaitan, liebe Geschwister. Wie wir heutzutage sehen. Es gibt Leute, der deutet die Sterne. Und der liest von der Sonne ab. Oder jemand, er benutzt Djinn, um damit eine Ruqya an einer verzauberten Person zu vollziehen. Dieses ist Schirk und die Person hat den Islam verlassen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوا رَهَقًا. Es gab einige Menschen, sie pflegten Schutz zu nehmen. Bei wem? Bei Allah? Nee, bei den Jinn. Doch was hat dieses nur gemerkt? Es hat dieses nur gemerkt, liebe Geschwister, dass sie die Jinn bestärkten in dem Falschen, was sie taten. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Handlung verboten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt: لَإِنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Und es wurde bereits dir und anderen Propheten vor dir offenbart, dass wenn du eine Tat machst, die Schirk enthält, dann werden alle deine Taten vernichtet. Und du wirst einer der Verlierer sein, sagte Allah subhanahu wa ta'ala zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er spricht damit natürlich Allah azza wa jalla, wen an die Umma, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam macht keinen Schirk. Kein Prophet hat den Schirk vollzogen, liebe Geschwister. Stellt euch vor, die Menschen dazu aufrufen, keinen Schirk zu begehen, machen selber Schirk, a'udhu billah. Dann könnten die Menschen am Tage der Auferstehung sagen: Ja Allah, die Boten, die du zu uns geschickt hast, haben selber Schirk gemacht. Und damit hätten sie eine Ausrede vor Allah. Aber tatsächlich hat niemand eine Ausrede vor Allah subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su'ila anin nushra. Er wurde nach der Nushra befragt. Nushra war, wie wir gelernt haben, ein Zauber aufzulösen. Wir haben gesagt, das geschieht auf Halal-Basis, auf erlaubte Basis und auch auf Haram-Basis. Wir dürfen nur das, was erlaubt ist, benutzen, liebe Geschwister. Er wurde nach der Nushla gefragt, so sagte er, Hua min amali shaytan. Das ist eine Handlung des Shaytan. Das ist eine Tat des Shaytan und das sind diejenigen, wal'iyadu billah, die benutzen, liebe Geschwister, die Shayatin und machen mit ihm gemeinsame Sache, um eine Person zu heilen. Um eine Person zu heilen. Aber wir haben gesagt, es ist nicht erlaubt, dass du auf diese Art und Weise eine Person heilst, denn wo, was sollte Gutes darin liegen? Wo sollte Gutes darin liegen, dass du Schirk mit Schirk bekämpfst? Was sind die Bedingungen für ein Raqi? Sheikh Ibn Jibrin, rahimullah ta'ala, sagte, liebe Geschwister, jeder, der in der Lage ist, den Koran zu lesen, ja, nicht so, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, nicht so, sondern zu lesen. Wir verstehen, was gemeint ist. Jeder, der in der Lage ist, den Koran zu lesen und seine Bedeutung zu verstehen und gute Taten begeht und für die Ruqya geeignet ist, kann dieses vollziehen. Und der Beweis dafür ist der Hadith von Sa'id al-Khudri, liebe Geschwister, der einer von den Muslimen, von den Sahaba radiallahu anhum war und er ging, liebe Geschwister, zu einem Stamm, wo der Führer von ihnen von einem Skorpion gebissen wurde. Und diese Person, der Kafir von diesem Stamm, er hat nach einer Lösung gesucht. Dann hat Sa'id al-Khudri radiallahu anhum gefragt, was bist du bereit zu geben für die Ruqya? Para, Mäuse, Arane, ich will was sehen. Was bist du bereit? Dann hat er ihm Schafe versprochen. Liebe Geschwister, dann hat er welche Sura gelesen an ihm? Wer weiß das? Welche Sura hat er an ihn gelesen? Suratul Fatiha. Die Sura Al-Fatiha. Und hier sehen wir, dass diese Sura diese Wirkung hat, liebe Geschwister. Er hat das an ihm gelesen und später gingen sie zum Propheten Muhammad s.a.w. und er wurde unterrichtet über diese Sache. Dann hat der Prophet s.a.w. ihn gefragt, was er bekommen hat. In einer Überlieferung hat er 30 Schafe bekommen. Da hat der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt, gib mir auch einen Teil davon. Gib mir auch einen Teil von der Beute, die du gerade gemacht hast, von dem, was du verdient hast. Hier haben wir zwei Informationen. Man darf die Ruqya auch an den Kuffar vollziehen. Beweis dafür der Hadith. Und zusätzlich auch die Gelehrten in Al-Mawsu'a Al-Fiqhiyya, die sagen, wir kennen keine unterschiedlichen Ansichten der Gelehrten darüber, dass man die Ruqya auch an einem Kafir vollziehen kann. Weil wenn du auch sagen darfst zu einem Kafir Gesundheit, dann ist das abgeleitet aus diesem Beweis, liebe Geschwister. Denn Sa'id Al-Khudri radiallahu anhu, er hat mit keiner anderen Absicht die Ruqya auf diesen Kafir verlesen, außer dass er danach wieder gesund wird. Und wo ist der Unterschied, dass du zu einem sagst Gesundheit oder dass du Heilung durch eine bestimmte Methode für ihn ersuchst, liebe Geschwister. Und daher sagen die Gelehrten, das ist erlaubt und zusätzlich noch sagen sie auch, es ist erlaubt für Ruqya Geld zu nehmen. Es ist erlaubt, für Ruqya Geld zu nehmen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte auch, außer der Beweis von Sa'id al-Khudri, inna ahaqqa ma akhadhtum alayhi ajran kitabullah. Das, worauf man am meisten Anrecht hat, daraus Geld zu verdienen, ist das Buch Allahs. Was ist das Buch Allahs? Der Koran. Das heißt, man darf damit auch Geld machen, aber wenn man es braucht. Weil es andere Überlieferungen gibt, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über den Lohn von einem gesprochen hat, der Hijama macht. Was ist Hijama? Wer weiß, was Hijama ist? Na? Schröpfen. Indem man das schlechte Blut aus dem Körper herauszieht, liebe Geschwister. Dieses hier, in diesem Falle, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat den Ertrag, den Lohn davon, Khabith genannt. Khabith bedeutet etwas, was übel ist. Aber etwas, was übel ist, die Gelehrten sagen auch, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte über den Knoblauch und über die Zwiebel, dass sie Khabith sind. Heißt das jetzt, sie sind schlecht? Nein. Aber es ist nicht gern gesehen. Daher, wenn man es nicht braucht, soll man es nicht nehmen, liebe Geschwister. Aber derjenige, der es nimmt, du darfst ihm keinen Vorwurf diesbezüglich machen. Tayyip, jetzt haben wir dieses gehört, liebe Geschwister. Lasst uns darüber reden, was ist die richtige Methodik, die Ruqya zu vollziehen. Wir haben gesagt, was darf für die Ruqya verwendet werden? Nein. Koran, Hadith, Dua. Koran, Ahadith, Dua. Dua, natürlich, die sind uns überliefert worden in den Ahadith. Also Koran und Hadith. Koran und Hadith. Was auch immer du vom Buche Allahs rezitieren möchtest, rezitiere es. Alles. Aber es gibt Dinge, die hervorgehoben wurden, wie zum Beispiel, ihr könnt euch vorstellen, welches wurde die mächtigste Ayah im Koran genannt? Die mächtigste Ayah im Koran, Vater? Ayatul Kursi. Das ist keine Sura, aufpassen. Die meisten sagen Sura al-Kursi. Es gibt keine Sura al-Kursi. Es gibt Suratul Baqarah. Und darin ist eine Ayah, die heißt Ayatul Kursi. Diese einmal, sie wird verwendet für die Ruqya. Auch, liebe Geschwister, die Sura, haben wir schon gelernt? Al-Fatiha. Die Sura al-Fatiha. Das bedeutet, dass wenn der Raqi auf dich schließt, dann macht er zum Beispiel seine Hand auf den Teil des Körpers, der dir wehtut, der dir schmerzt. Und dann liest er die Sura al-Fatiha auf dich. Aber du solltest das in erster Linie für dich selber machen. Passt auf, liebe Geschwister. Du solltest das, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte zu Ibn Abbas, er sagte zu ihm, wenn du Hilfe ersuchst, suche Hilfe nur bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du Hilfe suchst, dann suche nur Hilfe bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet nicht, dass einer auf dich lesen kann. Doch, aber besser ist, du liest auf dich selber. Du machst deine Hand, zum Beispiel hast du Kopfschmerzen. Du machst deine Hand auf deinen Kopf und dann liest du Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und wo auch immer du die Schmerzen hast, lege deine Hand auf dieses und das ist das Beste, liebe Geschwister. Nicht sofort zur Apotheke rennen und sagen, ich brauche die Antibiotika 500 plus plus CCC. Denn die beste Heilmethode ist wo? Im Koran sagt man ja, ich habe die Mittel hier nicht genutzt. Doch, natürlich. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, dass wenn wir auch immer Sorge haben und Leid haben und dies und das, dann sollen wir dieses und jenes Dua sprechen. Natürlich hast du die Mittel in Anspruch genommen. Du brauchst nicht immer die Medikamente. Ich persönlich, ich umgehe die Medikamente so gut ich kann. Das bedeutet, in erster Linie sollten wir was tun? Wir sollten das als Schutz nehmen, was uns auch als Heilwirkung gegeben wurde, liebe Geschwister. Ich sage nicht, dass Antibiotika haram ist oder so, a'udhu billah. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht nur die Krankheit herabgesandt, sondern auch das Medikament, sagt richtig. Aber wo ist die beste Medizin zu finden? In der Religion. Verstanden den Unterschied? Ich sage nicht, dass das haram ist. Aber die beste Medizin ist im Koran und in der Sunna zu finden, liebe Geschwister. Auch die Sura Al-A'raf wurde gelesen, darunter die Ayat von 106 bis 122. Von 106 bis 122. Und von Sura Yunus die Ayat von 79 bis 82, liebe Geschwister. Und Sura Taha von 65 bis 69. Und zusätzlich noch die Sura Al-Kafirun, die Sura Al-Kafirun und die letzten drei Schutzsuren, das bedeutet Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq und Qul a'udhu bi rabbin nas. Und ich möchte, dass ihr in Zukunft erstmal damit anfängt. Das ist das Beste. Aber mit der Bedingung, was haben wir gesagt, ist die Bedingung, du musst selber daran glauben, dass dieses eine Heilwirkung hat. Aber heilen tut dich Allah subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, es gibt manche Gelehrte, die erlauben auch, dass man über Wasser Koran liest und dann demjenigen, der befallen ist, der krank ist, zu trinken gibt, beziehungsweise, dass man dieser Person dieses Wasser über den Körper schüttet. Beides wurde überliefert, liebe Geschwister. Das bedeutet, in der Art und Weise, dass du über Wasser Koran liest, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, und so weiter und so fort, liebe Geschwister. Und dann soll derjenige es trinken, worüber du das Wasser, worüber du Koran gelesen hast. Er soll das trinken oder es soll über seinen Körper gegossen werden. Es gibt eine Überlieferung bei Abu Dawud. Und ich habe euch letztes Mal gesagt, ich kenne keine authentische Überlieferung, die uns diesbezüglich überliefert worden ist, dass man über Wasser liest. Dass man über Wasser liest. Und zwar die Überlieferung von Thabit ibn Qais, radiallahu anhu arda. Er sagte, liebe Geschwister, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal über Wasser gelesen hat, und dann über seinen Körper gekippt hat. Bedeutet von dem Kranken, von Thabit ibn Qais, radiallahu anhu arda. Dieses wurde von den Gelehrten als Beweis genommen. Allerdings sagt Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, diese Überlieferung ist schwach. Manche sagen, diese Überlieferung ist hasan. Aber es gibt von Salaf Gelehrten, wie unter Aisha radiallahu anha, sie sagte, es liegt darin kein Problem, wenn man über Wasser liest. Es liegt darin kein Problem. Die Überlieferung ist bei Ibn Abi Shayba. Die habe ich gefunden für euch, liebe Geschwister. Diese Überlieferung ist tadellos und sahih nach den Rechtsgelehrten der Hadith-Lehre, liebe Geschwister. Insofern, auch wenn man dieses tut, so ist das in Ordnung. Aber zu bevorziehen ist natürlich was, dass man direkt liest. Ihr kennt heute Rukia am Telefon. Ja, gib ihn mir mal. Ne, was bleibt so am besten und so. Das haben wir sowas kennengelernt. Unsere Religion hat uns das nicht beigebracht, liebe Geschwister. Ja, Heilung per Knopfdruck, mashallah. Was ist das für eine Methodik? Nein, die Ruqya, die Gelehrten sagen, sie muss direkt stattfinden. Sie muss direkt stattfinden. Und passt auf, liebe Geschwister, es gibt solche Betrüger. Es kann sein, dass irgendwann mal eure Frau oder eure Mutter oder sonstiges krank wird. Dann geht ihr zu so einem Scharlatan, aber man erkennt die Leute ja auch nicht sofort. Dieser sagt dir, ich kläre das, bleib du in dem Raum, ich gehe mit ihr in einem Raum. Hier müssen bei dir die Alarmglocken klingen. Er darf nicht alleine mit einer Frau in einem Raum sein. Was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gesagt? Wenn ein Mann und eine Frau in einem Raum sind, wer ist der Dritte? Shaytan. Shaytan. Und er darf auch nicht die Frau berühren. Weil manch einer sagt, ja, mach dich mal frei, ich leg gleich los. Und schaut mal, subhanallah al-azim, wir haben gehört. Und das ist authentisch überliefert von vertrauenswürdigen Personen, liebe Geschwister. Die waren bei einem, wal-iyadu billah, so ein Sufi-Gauner, ja, so ein richtiger Sufi-Gauner, der hat manche Leute in die Ecke genommen. Und dann kam der Mann mit seiner Frau, er sagte, ich kümmere mich darum. Und dann hat er sie hinten in einen Raum genommen. Und er wollte ihr die Klamotten ausziehen, um das Schändliche mit ihr zu machen. Auf einmal hat sie losgeschrien und ist rausgerannt. Dann sagte der sogenannte Sheikh, Mashallah, Sufi-Sheikh, er sagte, das ist gerade ein Djinn bei ihr, deswegen wunder dich nicht, sie ist gerade außer Rage. Und manche Leute glauben das auch, Masakin. Masakin. So werden sie betrogen von Leuten, die, wal-iyadu billah, sich als eine religiöse Person geben, um anderen Leuten Schaden zuzufügen. Möge Allah diese Leute nach ihrer Absicht behandeln. Deswegen, lass nicht deine Frau alleine mit einem im Raum. Denn es ist ihm nicht gestattet, alleine mit ihr in einem Raum zu sein. Und er braucht sie nicht anzufassen. Es reicht, dass er so über sie die Ruqya liest. Es reicht, dass er so über sie die Ruqya liest, liebe Geschwister. Letztens kam eine Schwester zu mir. Sie fühlt sich krank, aber danach hat man festgestellt, sie hat gar nichts. Und das ist das Problem heutzutage. Jeder, der einmal mit der Achsel zuckt, ist was vom Djinn besessen. Die selber machen sich mehr krank, als dass sie wirklich krank sind. Und sie hat mir gesagt, ja, ich habe Djinn. Ich habe ihr gesagt, du hast nichts. Schaut mal, liebe Geschwister, du musst auch Psychologie anwenden bei den Leuten. Wenn du einer Person sagst, er ist krank und er ist nicht krank, was wird er? Er wird krank. Du musst der Person Optimismus verschaffen, Lebensfreude verschaffen. Und gleichzeitig ihn daran erinnern, dass er die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala einhalten soll. Denn das ist die beste Medizin. Es gibt keine bessere Medizin. Auf jeden Fall, wir haben dann gesprochen und dann hat sich herausgestellt, die hat gar nichts. Sie ist zu so einem sogenannten Sheikh gegangen. Ich kenne ihn, möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Person recht leiten. Sie meinte so zu mir, ich ging zu ihm und er wollte den Djinn mit anderen Djinn vertreiben. Das heißt, er kommt da mit seiner Bande von Djinn und die wollen den anderen Djinn schlagen. Wallahi al-Azim, das ist eine Katastrophe. Das ist Schirk, liebe Geschwister. Das ist was? Schirk. Und dann kommen Leute und sagen, ja, es gibt da ein Hadith. Ihr kennt diese Hadithe. Was sagen wir immer über die? Die werden erzählt am Lagerfeuer. Während man Sujuk isst und Wurst und so, dann kommt ein Hadith oder der andere raus von den Leuten, hat nichts mit der Religion zu tun. Dann sagt er, ja, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, schwere Worte oder nicht? Wenn du sagst, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man kadaba alayya mutaammidan, ha? Falyatabawwa maqadahu minan nar. Derjenige, der absichtlich über mich lügt, der soll seinen Platz schon mal im Höllenfeuer einnehmen. Deswegen sagt nicht, der Prophet Muhammad sagte, sag, gibt es so eine Überlieferung, das ist besser für dich. Er sagte, der Prophet Muhammad sagte, derjenige, der Zauberei lernt, er kann es tun, das bedeutet, um damit Nützliches zu machen, aber er soll es selber nicht anwenden. Diese Überlieferung existiert gar nicht, liebe Geschwister. Und darauf berufen sich die Leute und sagen doch, du kannst etwas von der Zauberei lernen, damit du auch schlechte Zauberei damit. Gibt es gute und schlechte Zauberei? Seit wann? Haben wir gelernt, dass es gute Zauberei gibt? Wir wissen, dass es Kuffer, liebe Geschwister. Was ist gut am Kuffer? Deswegen diese Sache verachten, liebe Geschwister. Und nicht damit handeln. Und nicht zu Leuten hingehen, die walayyadu billah solche Scharlatane sind. Man darf mit dem Dschinn reden, wenn man nicht etwas tun möchte, was verboten ist, wie zum Beispiel nach bestimmten Personen fragen, nach dem Verborgenen fragen, dann darf man mit dem Dschinn reden und ihn auch, und das ist beliebt, zur Rechtleitung zu rufen, das ist in Ordnung, aber du solltest dich davor hüten, mit diesem Dschinn bestimmte Themen zu sprechen, denn dieser Dschinn ist nicht dumm. Und auch noch dazu, liebe Geschwister, er lügt durch und durch. Das heißt, von 100 Dingen, die er sagt, hat er 99 Mal gelogen. Der ist ein Lügner durch und durch. Subhanallah al-Azim. Ja, nee, der gehört wahrscheinlich zu den Politikern, dieser Dschinn, weil die auch so viel lügen. Aber der schämt sich nicht mal. Der lügt durch und durch. Und die meisten Leute, die diese Dschinn nicht kennen, die denken, der sagt die Wahrheit. Der sagt dir, ja, hier und da liegt der Zauber versteckt. Such mal da und such mal dort. Und der schickt dich nur an Orte. Und du ärmster bist auf ihn reingefangen. Der sagt dir das doch nicht. Der will doch drin bleiben. Der ist doch nicht umsonst im Körper. Der ist so hingekommen, weil er einen Job hat, den er auszufüllen mag. Er hat diesen Job, den er ausführen will, liebe Geschwister. Daher hört nicht auf diese Dschinn und man darf nicht mit ihnen über bestimmte Themen reden, wo man nach den Herzen der Leute fragt, wo man nach verborgenen Dingen fragt. Dieses alles ist verboten. Dann haben wir heute, Alhamdulillah Rabbil Alamin, auch über die Ruqya gesprochen, liebe Geschwister. Und zum Schluss, und damit beenden wir, weil viele Leute fragen, ich habe gehört, wenn ich nach der Ruqya verlange, so ist dieses haram für mich und ich darf dieses nicht tun, denn dann werde ich nicht unter den 70.000 Personen sein, die am Tage der Auferstehung ohne Abrechnung in das Paradies gehen. Erstmal sagen wir ihnen, nein, es ist nicht haram, danach zu fragen. Aber mit dem anderen hat er recht, denn diejenigen, die zu den 70.000 Menschen gehören, die in das Paradies hereingehen, ohne Abrechnung, möge Allah uns von ihnen machen. Schaut mal, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte. Hadith ist bei Al-Bukhari und es gibt mehrere Überlieferungen diesbezüglich. Er sagte, humul ladhina la yarqun. Das sind diejenigen, die machen keine Ruqya. Wa la yastarqun. Und sie verlangen nicht nach Ruqya. Wa la yatatayyarun. Und sie begehen nicht den Aberglauben. Aberglaube ist auch weit verbreitet. Alhamdulillah, wir Araber haben alles übernommen. Die sagen dir, Montag wäschst du keine Wäsche, Dienstag gibst du der Katze nichts zu essen, Mittwoch schneidest du nicht deine Nägel, Donnerstag kaufst du keine Kaugummis, kennt ihr das? Nein. Das ist alles Aberglaube. Laufe nicht über den Salzstreuer und subhanallah, wie bei den Kuffaren letztendlich. Dieser Aberglaube ist Schirk, liebe Geschwister. وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Und auf ihrem Herrn verlassen sich diese Leute. Lass uns die Eigenschaften nehmen. Hier steht, liebe Geschwister, الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ. Das sind diejenigen, die machen keine Ruqya. Dieser Teil im Hadith ist falsch. Dieser Teil im Hadith ist falsch, weil der Prophet Muhammad s.a.w. auf die Sahaba was? Ruqya gemacht hat. Deswegen ist dieser Teil falsch. Aber وَلَا يَسْتَرْقُونَ. Sie verlangen nicht nach Ruqya. Passt auf den Unterschied. Ich kann dir jetzt sagen, komm und lies auf mich, mach Ruqya. Hier würde ich nicht mehr unter den 70.000 gehören, die ohne Abrechnung in das Paradies gehen. Aber wenn du von selber kommst und auf mich liest, ohne dass ich danach gefragt habe, bin ich immer noch in diesem Hadith enthalten? Antwort nein. Verstanden? Das ist der Unterschied. Ob du danach verlangst oder ob jemand freiwillig kommt und dann sagen manche, nein, lies nicht über mich, ich möchte zu den 70.000. Du hast doch nicht danach verlangt. Wenn er das freiwillig tut, ohne dass du danach verlangt hast, kein Problem hier in diesem Falle. Was machen sie? Sie verlangen nicht nach Ruqya, diese 70.000 Leute, die in das Paradies eingehen ohne Abrechnung. Und sie glauben nicht an diesen Aberglaube, liebe Geschwister. Sie verlassen sich auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann haben wir noch eine Eigenschaft, die ist in anderen Überlieferungen. Wer kennt sie? Was machen sie auch nicht? Hassan? Kein Branding. Kein Branding. Branding ist sozusagen Feuerbehandlung. Das wird bis heute immer noch in einigen Teilen der arabischen Welt gemacht. Man erhitzt Eisen und damit behandelt man Krankheiten, liebe Geschwister. Dieses ist nicht gut und nicht anzuraten, denn dieses ist mindestens makruh, dass man dieses macht. Und wir sollten dieses nicht tun, denn wir wollen zu den 70.000 Leuten gehören. Inshallah ta'ala, die ohne Abrechnung in das Paradies gehen. Imran ibn Hussein, das war ein Sahabi, radiallahu anhu arda, und wie bei Imam Muslim überliefert wurde, die Engel kamen zu ihm herab und haben ihn gegrüßt mit dem Salam. Imran ibn Hussein. Und er hat mit den Engeln gesprochen. Subhanallah al-Azim. Aber dann eines Tages, dann hat Imran ibn Hussein dieses Branding gemacht, die Feuerbehandlung. Dann haben sie die gesamte Zeit nicht mit ihm gesprochen. Aber als er damit wieder aufgehört hat, sind sie zu ihm zurückgekehrt und haben weiter mit ihm gesprochen. Deswegen diese Feuerbehandlung. Und ihr seht das, liebe Geschwister, heutzutage. Kennt ihr das? Manche, die haben so Ohrringe, die haben ein ganzes Loch im Ohr, hier unten. Ja, das ist dieses Branding. Das wird praktisch mit Feuerbehandlung sozusagen, a'udhu billah. Die haben dann so ein richtiges Loch hier, ein richtiges Loch. Kannst du deinen Finger so reinstecken? Ja? Der hat so ein richtiges Loch, der hat das mit Branding gemacht. Subhanallah. Als ob diese Leute nichts anderes übernommen hätten, außer das. Das ist was Schlechtes. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nützliches Wissen geben. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Das nächste Mal, liebe Geschwister, reden wir über den Wahrsager. Auch ein Problem in der heutigen Zeit, was wir kennen unter den Muslimen, Horoskope lesen und so weiter und so fort. Über den Wahrsager und sein Urteil. Und dann haben wir diese Abteilung verlassen, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Und dann leider ist auch bald das Büchlein fertig. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den vollen Lohn schreiben für das Studium dieses Buches. Und wer das Buch mit uns studiert hat, der kann sich nicht mehr leicht veräppeln lassen von den Leuten da draußen, liebe Geschwister. Deswegen, ich rate euch, studiert das. Insgesamt werden wir vielleicht 32 Unterrichte haben. 32 Unterrichte in deinem Leben einmal durchzustudieren und dafür befreit zu sein vor der schlimmsten Strafe, dem Schirk und dem Nifaq und was damit verbunden ist. Wallahi, es lohnt sich. Möge Allah Azza wa Jal unsere Seelen vom Höllenfeuer bewahren. Und ich erinnere meine Geschwister immer sehr gerne daran, derjenige, der am Tag 7-mal Zuflucht vor dem Höllenfeuer sucht, so wird das Höllenfeuer am Tage der Auferstehung zu Allah sagen, ja Allah, dein Diener hat Zuflucht vor mir gesucht, so gewähre ihm diesen Zuflucht, lass ihn nicht in mir eintreten. Eine Minute, Allahumma inni a'udhu bika minan nar, Allahumma inni a'udhu bika minan nar. اللهم إني أعوذ بك من النار اللهم إني أعوذ بك من النار اللهم إني أعوذ بك من النار اللهم إني أعوذ بك من النار اللهم إني أعوذ بك من النار Wer schlau war, hat das jetzt mitgesprochen und damit hast du den Hadith realisiert, verwirklicht und du wirst inshallah zu diesem gehören. Aber auch Jannah, wenn du 7-mal um Jannah bittest, wirst du Al-Jannah bekommen. Diese Überlieferung ist in Sahih Al-Jami', das ist von Sheikh Al-Albani als absolut makellos authentisch klassifiziert worden, liebe Geschwister. Alhamdulillah, wir holen nicht die Hadithe vom Mond. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, vor allem was falsch und schlecht ist. Na, Taib, die Schwester können ihre Fragen auch aufschreiben. Tfadal, Akhi Karim. Mufikam. Wenn ich jetzt Rukia bei einer Person machen will, zum Beispiel hat Rückenschmerzen, erste Frage, wie soll ich wie soll ich folgen? Soll ich deinen Rücken auch anfassen mit beiden Händen oder nur mit der rechten Hand? Oder soll ich einfach nur ein bisschen über seinen Rücken meine Hände halten, sodass ich ihn nicht berühre? Oder soll ich vom Weiten oder soll ich vom Nahen? Verstanden. Der Bruder fragt hier, wie soll ich das machen, wenn ich die Rukia vollziehe? Muss ich die Person direkt berühren oder nicht? Du brauchst ihn nicht unbedingt direkt zu berühren. Wir haben gesagt, Assalamu alaikum, ya Jamila. Subhanallah, jedes Mal, wenn sie sich schick macht, ist Baran nicht da. Alhamdulillah, sei froh, dass Baran heute nicht da ist. Es ist heiß und so, weißt du, Sonne. Alhamdulillah. Deswegen, es ist keine Notwendigkeit, dass man die Person berührt. Es ist keine Notwendigkeit. Aber wenn man die Hand drauf machen möchte, auf die Stelle, die wehtut, so liegt kein Schaden da drin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tfadal bitte. Wenn wie ist es, wenn man Koran auf Wasser lesen will, es dann eine Person gibt, also ich will es dann eine Person geben, die das trinkt. Nein. Wenn die Person aber jetzt erfährt, dass ich das gemacht habe, würde sie das nicht trinken. Kann ich das trotzdem geben? Sie ist psychisch krank. Nein. Ich weiß nicht, was sie genau hat. Der Bruder sagt, ich lese zum Beispiel Koran über Wasser und dann gebe ich das einer erkrankten Person. Aber wenn ich dieser Person sagen würde, da ist, ich habe darüber Koran gelesen, würde sie es nicht nehmen. Achil Karim, schau mal. Wir haben eine Sache gesagt. Wenn man Rukia vollzieht, was ist die Bedingung dafür? Dass man daran glaubt. Aber wenn eine Person sagt, nee, ich halte nichts davon, ich halte nichts von Rukia, ich halte nichts von... Wo soll... Oder sagt die Person, ich kenne keinen Beweis dafür, diese Art nicht, aber normal Rukia. Meint er so? Oder allgemein, er will keine Rukia in der Art? Allgemein dann das, Achi, dann das ist verloren. Das ist verlorene Zeit für dich und für ihn. Er soll daran glauben und dann, inshallah ta'ala, wird das auch einen Nutzen für ihn bringen. Tfadal, Tufa. Bedeutet das, dass man für den Koran, also mit dem Koran Geld verdienen darf? Bedeutet das auch für das Unterrichten, Koranunterricht? Nein. Darf man, wenn man Unterricht gibt, zum Beispiel bezüglich des Koranlesens, darf man Geld verdienen damit, wenn man es braucht. Wenn man es braucht. Man sollte nicht einfach so Geld verlangen. Wenn man es aber braucht, so hat das Gelehrtenkomitee dieses erlaubt auf diese Art und Weise. Wallahu ta'ala ala wa. Jeff, fad. Salam alaikum. Alaikum salam. Du hattest vorhin gesagt, die Geschichte mit dem Djinn, dass jemand mit einem Djinn redet. Ich frage mich so, was könnte einem dazu bringen, mit ihm zu reden. Der Bruder fragt, was könnte einem dazu bringen, mit einem Djinn zu reden. Schau mal, Afrika, wenn ein Djinn einen Menschen befällt, dann siehst du nur die äußere Hülle vom Menschen. Aber es kann sein, dass der Djinn redet. Er redet mit dir aus dem Mund von dieser Person. Verstehst du, was ich meine? Und du willst ja, dass dieser Djinn herauskommt. Ach so, okay. Ich dachte, einer selbst würde dann... Okay. Nein. Nicht so jetzt, da ist ein Djinn. Und dann fängst du an. Nein, nicht so. Sondern du hast eine Person vor dir, die wurde vom Djinn befallen. Jetzt redet der Djinn für ihn. Okay. Ich muss unbedingt eine Geschichte erzählen. Ich hoffe, der Bruder, ich erwähne auch keinen Namen. Man merkt das, das ist nicht die Person. Wir haben einmal Koranunterricht gemacht nach Fajr. Und dabei haben wir über das Paradies geredet. Und dann habe ich ein Hadith erwähnt bezüglich des Paradieses. Und ich habe gesagt, dieser Hadith ist sahih. Dann sagte die Person, er sagte, und wer sagt, der ist sahih? Wer sagt, der ist sahih? Ich habe ihm gesagt, Sheikh al-Albani hat ihn als sahih gesagt. Sag, wer ist Sheikh al-Albani? Hast du gemerkt, subhanallah, er sagt das nicht von sich aus. Sondern es gibt manchmal Dinge, die beeinflussen dich, muss nicht immer ein Djinn sein, aber die beeinflussen dich, etwas zu sagen, was du eigentlich gar nicht sagen würdest, von dir aus. Na? Aber in diesem Fall, wenn eine Person vom Djinn besessen ist, dann der Djinn erledigt die Angelegenheiten für ihn, weil er möchte ihn von allem Guten abwenden. Der flüstert ihn auch ein, wenn diese Person beten möchte, Dua machen will, Dhikr machen will, weil das vernichtet ihn. Und Wallahi al-Azim, beim Herrn der Kaaba. Beim Herrn der Kaaba, liebe Geschwister, und wir sollen das sagen, beim Herrn der Kaaba, wie es in einer Überlieferung heißt, schaut mal, das ist der beste Beweis. Wird ein normal denkender Mensch, sowieso, das ist uns im Koran bestätigt worden, dass die Djinn auch die Menschen befallen. Aber wird einer, der normalen Verstand hat, sagen, es gibt dieses nicht, nachdem dieses auch wirklich zu tausenden Fällen bestätigt worden ist? Natürlich nicht. Wir wissen, dass es die Djinn gibt. Aber schaut mal, was der tatsächliche Beweis ist. Du kannst schreien, um den Djinn herauszubringen. Du kannst die Person zusammenschlagen. Du kannst die Person verbrennen. Du kannst und kannst und kannst, wird der Djinn rauskommen? Antwort, aber lies Koran über ihn, er wird vernichtet. Wallahi, das ist einer der deutlichsten Beweise, dass Allahs Wort das mächtigste Wort ist. Nichts kriegst du, willst du einen Comic auf ihn lesen? Der lacht sich mit dir kaputt. Aber schau mal, die Wörter Allahs vernichten ihn. Er kann nichts machen. Wenn du immer Allahs gedenkst, er hält es nicht lange bei dir aus, er geht von irgendwann von alleine heraus. Aber wenn du dich nur an schmutzigen Orten befindest und du machst nur das Schmutzige, der ruft sogar seine Freunde, die mit dir die Feier feiern. Verstehst du, was ich meine? Das ist der Unterschied. Möge Allah uns immer vor dieser Sache bewahren. Tfadal, ich habe eine Frage, was gehört nicht zu diesem Thema? Okay? Erstmal zum Thema, weil wir auch die Fragen aufhören. Na, Fadal. Was sind die Gründe, dass man überhaupt von einem Djinn besessen wird? Was sind die Gründe, dass man überhaupt von einem Djinn besessen wird? Das können viele Gründe sein. Wir haben gesagt, ein Zauberer, wenn er mit den Djinn zusammenarbeitet und er hat einen Auftrag an die Djinn, dass sie den Körper von einer Person befallen, dann könnten sie das machen. Das heißt, aufgrund des Zaubers. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass diese Person, weil er nur das Schmutzige tut und sich an schmutzigen Plätzen aufhält, dass ein Djinn bei ihnen hereinkommt und bei ihm bleibt. Es sind mehrere Gründe. Na, aber was wir viel wissen, ist über die Zauberer. Dass sie diese dorthin schicken. Weil er hat einen Pakt mit denen. Er will ja was bei ihnen verursachen. Na, Wallahu ta'ala ala. Na. Du hast ja das Beispiel gesagt, wenn man zum Beispiel Schmerzen hat, dass man selber auf sich lesen kann. Na. Und man soll ja so denken, dass wenn man Schmerzen hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen dadurch die Sünden sozusagen oder schlechte Taten wegnimmt, na, sollte man lieber dann auf die Chirurgie machen? Kriegt man dann dafür Belohnung oder soll man dann so lassen und weiter so? Wenn man krank ist, soll man nach einem Medikament fragen, wenn es auch Ruqya ist, oder soll man geduldig sein? Die Gelehrten haben beides erlaubt. Beweis dafür der Hadith bei Al-Bukhari, als Ibn Mas'ud, als Ibn Abbas, Fadl Ibn Abbas, sagte, soll ich dir eine Frau zeigen, die das Paradiesgarten schon bereits betreten hat? Das heißt, sie wird in das Paradies kommen. Dann zeigte er Fadl ibn Abbas auf eine farbige Frau, die hatte epileptische Anfälle. Diese Frau, wenn sie epileptische Anfälle hatte, dann hat sie geschrien und hat ihre gesamten Klamotten ausgezogen und sie war so, wie Allah sie erschaffen hat. Dann ging sie zum Propheten Muhammad s.a.w. und sie sagte zu ihm, Ya Rasulallah, ich bin eine, die epileptische Anfälle hat. Willst du nicht Dua für mich machen? Er sagte, wenn du willst, kann ich Dua für dich machen, dass Allah dir die Situation erleichtert. Und wenn du willst, zeigst du Geduld und Allah wird dich dafür mit dem Paradies belohnen. Dann sagte sie, ich werde Geduld zeigen, ja Rasulallah, aber bitte Allah darum, dass ich mich nicht entblöße vor dem Leben. Schaut mal, deswegen sagt Ibn Hajar al-Asqalani diesbezüglich über diesen Hadith, man hat die Wahl. Man kann geduldig sein, oder man kann die Medikamente nehmen. Und beides ist überliefert. Aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn derjenige, der geduldig ist, auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Hadith bei Al-Bukhari, denjenigen, den Allah subhanahu wa ta'ala seine beiden Liebsten nimmt, das sind seine Augen, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm das mit dem Paradies wieder vergelten. Wenn er, was? Geduldig bleibt. Nicht, dass er schimpft und schreit und dies und das. Und zum Schluss hat er 100 Blindenhunde und eine ganze Feuerwehr hinter sich. Dann sagt er, ich zeige Geduld. Nein. Das ist die Person, der wirklich wahrhaftig Geduld zeigt. Dann wird er auch diesen Lohn bekommen. Wallahu ta'ala. Erlaubst du mir zwei Fragen? Wenn Sie kurz. Also erstmal nur, kannst du dieses Dua, bis wenn er abgeht, kannst du nochmal wiederholen? Nein, da musst du dir den Unterricht haben. Inshallah, okay. Dann kannst du noch, du hast gesagt, bei den Eigenschaften eines Raqi. Und wer geeignet ist für Ruqya? Kannst du sagen, wer geeignet ist für Ruqya? Ist es der, der diese Eigenschaften hat? Hab ich ja gesagt. Der diese Eigenschaften hat. Einfach der. Der ist, genau, richtig. Das sollte eine vertrauenswürdige Person sein, ja? Der sollte nicht Geld im Vordergrund sehen, ja? Es gibt Leute, A'udhu Billah, der sieht in den Leuten Dollarzeichen. Mir wurde berichtet auch von einem Bruder, der ist zu einem gegangen, ja, zu so einem, ich sag das jetzt nicht, A'udhu Billah, wegen Nationalität, aber nur damit ihr euch vor ihm vorsieht, der ist in Schöneberg, das ist ein türkischer Kollege, der, A'udhu Billah, ist ein Scharlatan und betrügt die Leute in Schöneberg, aber ich weiß leider nicht genau, wo er ist. Der geht, du gehst zu ihm hin, dann guckt er dich an, der sagt, du hast 3 Djinn, weil pro Djinn 100 Euro. Hm? Jeden Djinn, den er vertreibt von dir, und das dauert komischerweise immer eine Stunde. Der braucht immer eine Stunde für einen Djinn. So, 3 Djinn, 300 Euro. Und der macht Kohle ohne Ende. Aber der Ärmste weiß nicht, dass dieses nur Verlust für ihn in der Dunya und in der Akhira ist. Deswegen ist das eine vertrauenswürdige Person. Eine andere Sache. Wenn jetzt eine Frau kommt, über die man Rukia macht, wird man geduldig sein? Wird man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten? Hm? Ihr versteht, was ich meine. Man sollte eine vertrauenswürdige Person sein diesbezüglich. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tfadal. noch eine kurze Frage dazu jetzt, und zwar gibt es immer mehr Iraki, oder die das sein wollen oder machen möchten. Jetzt meine Frage, und die sind ja noch neu dabei, und die werden ja auch auf Leute antreffen, die auch einen Djinn und so weiter haben, und ich denke, du weißt selber, dass das sehr gefährlich werden kann, und was rate ich jetzt diesen Leuten, die das gerne machen möchten, aber die selber noch nicht jetzt also so weit sind in der Religion, und dass für sie gefährlich werden könnte, oder sollen sie sich erstmal bestätigen lassen von dem Scheich? Und der Bruder stellt wirklich eine wichtige Frage. Wir sehen, jeder sozusagen ist heute Raqi geworden. Ja, Raqi mit Qaf, nicht mit Kaf. Raqi ist was anderes. Das ist der türkische Brausepulver, ihr wisst schon. Raqi mit Qaf. Ja? Natürlich, jeder heutzutage macht diese Heilung. Subhanallah al-Azim. Es gibt auch im Übrigen schon sehr viele Seiten und so alles. Ja? So auch mit Fernstudium und so. Und Fernbehandlung, Telefon zum Beispiel oder Skype, möge Allah uns bewahren. Was kann man Leuten raten, die neu anfangen? Wir sagen jedem, er soll sich erstmal in der Religion befestigen. Denn wenn er ein schwaches Herz hat, dann werden die Djinn sein schwaches Herz nutzen. Und dann hat er ein Problem mit dem Djinn und nicht mehr derjenige, den er eigentlich behandeln wollte. Man muss sehr stark sein im Glauben, liebe Geschwister, um so eine Sache zu tun. Nicht nur stark, auch so allgemein ein starker, kein ängstlicher Mensch. Denn man sieht manchmal Gesichter von den Leuten, die von Djinn befallen sind, Wallahi al-Azim, diese Gesichter bleiben in deinem Kopf. Und wenn du morgens aufstehst und sagst, so, denkst, überall sind diese Gesichter. Ja? Deswegen, man sollte eine starke Persönlichkeit von Natur aus haben und auch stark im Iman sein. Dann mit dieser Sache, inshallah ta'ala, wenn man geeignet ist und Koran lesen kann und dessen Bedeutung versteht, bi'idhnillahi as-samii' al-alim, kann man dieses machen, aber es sollte keiner machen, der jetzt seit 10 oder 20 oder einem Jahr praktiziert. Ja, das sollten erfahrene Leute machen, die auch gelernt haben und auch an praktischen Beispielen da gewesen sind, mit Schuyukh, die Ahnung haben, damit sie auch dieses Wissen weiter übernehmen. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Tfadl. Frau Schwester, soll man das dann zu einer Frau schicken? Na, soll man seine Frau oder Schwester oder sonst jemand zu einer Frau schicken? Das wäre besser. Wenn es so eine Frau gibt, die das machen kann, wäre das natürlich besser, dieses zu tun. Aber leider, die Schwestern, die sind alle mit Kuchenbacken und so beschäftigt, subhanallah, so dass sie wirklich, bis heute suche ich nach einer Schwester, die für die Frauen zuständig ist, wenn wir eine Frau haben. Weil wir können nicht mit ihr die ganze Zeit Dauer machen. Die Schwester hat persönliche Fragen, private Fragen und dies und das. Aber subhanallah al-Azim, wir finden nicht bis heute. Yani, wir machen seit 10 Jahren Dauer, bis heute habe ich keine Schwester, die sich um Schwestern kümmern kann. Und das macht mich sehr, sehr traurig. Es gibt eine Schwester, die will vielleicht den Islam annehmen. Okay, dann musst du dich mit ihr hinsetzen, weil kein anderer da ist. Keine Schwester ist da. Das ist traurig, liebe Geschwister. Und ich spreche hier insbesondere die Schwestern an. Warum lernt ihr 2 Wochen und dann lässt ihr alles liegen? Schaut mal, wir haben die Gründe gesehen und seit Jahren, kaum kriegt eine ein Kind, verlässt sie die gesamte Dauer. Ich sage nicht, dass es leicht ist, ein Kind zu haben, doch, das ist wallahi schwer, ich weiß das, aber das heißt doch nicht, dass man alles aufgibt deswegen. Eine ist verheiratet, vorbei, Schatzi, was möchtest du hier und was möchtest du dort? Die ist nur noch mit ihrem Mann beschäftigt. Und. Ich meine, aber das sind die Schwestern, die auch sagen, sonst kritisiere ich immer die Brüder, aber diesmal sind die Schwestern dran. Das sind die Schwestern, die sagen, ich liebe wen am meisten? Hm? Allah. Ist das richtig, die Aussage? Antwort, nein. Und wir hören von Schwestern, die haben Niqab. Und sie machen nicht ihre Pflichtgebete regelmäßig. Ja? Bevor man sich den Niqab anzieht, sollte man sein Herz erstmal mit Niqab füllen, indem man Gottesfurcht hat. Das ist keine Kritik in dem Sinne. Das ist, dass man erstmal versteht, was tue ich hier? Und dass man, liebe Geschwister, erstmal Allah subhanahu wa ta'ala in den Pflichten, in dem, was die höchsten Gebote sind, dass man Allah subhanahu wa ta'ala darin dient. Und dazu gehört zweifelsohne das Wissen über die Religion. Denn ohne das Wissen kannst du deine Religion nicht praktizieren. Und das ist schade, dass viele Schwestern leider dieses bis jetzt noch nicht übernehmen konnten. Bis heute suchen wir eine Frau, die Koranunterricht für Frauen macht. Wir machen das nicht. Wir sind dagegen von unserer Moschee, dass ein Mann Unterricht für Frauen macht. Weil das eine Fitna ist für ihn. Ich meine, überleg mal, eine Schwester liest vor dir. Und ihr wisst, wie manche lesen. Wallahi al-Azim, letztens ruft mich eine an und sagt, ja, Sheikh, so. Ja, und da? Wallahi al-Azim, ich wusste nicht, was sie hat. So redet sie mit mir. Das ist schlimm. Eine Schwester sollte, wenn sie am Telefon redet, sie sollte kühl sein mit ihrer Stimme. Ihr wisst, was ich meine mit kühl. Assalamu alaikum. So. Nicht so. Assalamu alaikum. Ja, Habib. Ja, bei manchen hast du das Gefühl, die wollen das schon sagen. Subhanallah al-Azim. Deswegen muss man auch die Schwestern daran erinnern. Ich hoffe, dass die Schwestern nicht böse auf uns sind, aber manche Dinge auch. Wir sehen das. Eine Schwester ruft einen Chef an, sie sagt ihm, ich liebe dich für Allah. Ja, Allah. Jetzt, die Schwester denkt sich nichts Schlechtes dabei. Aber die darf das nicht tun. Das ist eine Fitna auch für den Chef. Und ihr kennt manche, die übertreiben. Chef, ich habe dich geliebt, bevor ich dich kennengelernt habe. So? Ja, wie hast du mich geliebt, bevor ich da war? Es gibt ja welche, die übertreiben richtig, ne? Und es gibt Frauen, die wollen mehr als eine Frage stellen, wenn man versteht, was ich meine. Es gibt Frauen, die wollen mehr als eine Frage stellen, wenn man versteht, was wir meinen. Möge Allah uns bewahren. Na, was für Eigenschaften sollte sich ein Talabul Ilm aneignen, ein Schüler des Wissens? Erstmal Ikhlas. Ohne Ikhlas kann er die gesamte Sache vergessen. Denn der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, derjenige, der das Wissen erlernt, um mit den Gelehrten zu diskutieren, das heißt anzugeben, ja, oder den Unwissenden gegenüber Eindruck zu verschaffen, kommt mal her, Leute, ich habe Wissen, und er weiß selber, er ist unwissend, dieser, wal'iyadu billah, geht in das Höllenfeuer, so sagte der Prophet Muhammad s.a.w. Na, derjenige, der die Unwissenden um sich schart und sagt, ja, wir haben das heute, da kommt einer, der hat nichts gelernt von der Religion, aber Takfiri ibn Takfiri, ja, dann schreit er, achi, Ranima, achi. So. Fragst du ihn nach etwas Leichtem, der weiß nicht. Der weiß gar nichts, der Erste. Ja? Oder Shi'i, oder Hizbi, oder was weiß ich von diesen ganzen Sekten, die existieren. Diese Leute, achi, die lernen, warum lernen sie? Die lernen, um Argumente zu bringen. Ist das für Allah? Ein Sheikh hat uns gesagt, Wallahi al-Azim, ein Sheikh hat uns gesagt, der hat natürlich den Koran auswendig. Er sagte, als wir nur diskutiert haben, als wir uns mit Leuten getroffen haben, um zu diskutieren, das heißt, wer hat die besseren Argumente? Er sagt, ich habe ganze Teile vom Koran vergessen. Ganze Teile, Allah hat mich ganze Teile vom Koran vergessen lassen. Deswegen, ach, wenn du, und heute haben wir Leute, ja, die kommen manchmal zu mir und sagen, kannst du mir Gegenargumente gegen die und die Sekte bringen? A'udhu billah. Ist das Religion? Unsere Religion ist, dass wir unsere Religion lernen. Nicht für den oder um den zu widerlegen oder den zu widerlegen. Nein, du lernst diese Religion für was? Um Aufrichtigkeit zu haben in erster Linie. Und diese Aufrichtigkeit bekommst du, indem du erstmal deine Beziehung zwischen dir und Allah reinigst. Diese Aufrichtigkeit, die kannst du nicht lernen. Du kannst Aufrichtigkeit nicht lernen. Du musst das praktizieren. Ein Glas Wasser. Ich gucke mir das Wasser an. Habe ich es dann im Bauch? Nein. Du musst greifen und das trinken. Das ist die Sache. In erster Linie braucht er Aufrichtigkeit. In zweiter Linie, er braucht Durchhaltevermögen. Kennt ihr nicht Leute, die haben 3 Wochen gelernt, 3 Monate, 6 Monate und danach? Warum? Weil ihm irgendwann langweilig geworden ist. Schau mal, schau mal. Wenn du sagst, okay, dir ist langweilig geworden. Eine Frage, was für einen Ersatz hast du? Dann hörst du von ihm den Ersatz. Der macht jetzt wieder das alte Leben, was er vorher gemacht hat. Den ganzen Tag arbeiten, dann kommt er nach Hause, Fernsehen gucken. Eine Frage, ist das besser, als sich mit der Religion zu beschäftigen? Nein. Das heißt, er braucht Durchhaltevermögen. Und er muss wissen, wie er lernt. Und die Gelehrten empfehlen, dass man sein Lernen variiert. Weil wenn du nur Bücher liest, du wirst irre gehen. Sowieso. Du brauchst einen Sheikh, bei dem du lernst. Einen Sheikh erstmal. Einen Sheikh. Wir sind der Sheikh al-Islam, der 1000 Shuyukh hat. Okay? Das heißt, du brauchst erstmal einen Sheikh, bei dem du lernst, der vertrauenswürdig ist, wo du weißt, er hat selber gelernt und er fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala. Von so einem nimmst du Wissen. Nicht von einem Internet-YouTube-Prediger. Ihr kennt die Leute heute. Wenn bei Mediamarkt die Kameras billiger werden, dann kauft er sich eine Kamera und sagt, eigentlich könnte ich auch Unterrichte machen. Wallah, ich habe letztens einen im Auto gehabt. der sagt so zu mir, ja, du hast so viele Unterrichte gemacht, eigentlich, weißt du was, würde ich auch so mal richtig loslegen mit Unterrichten. Der kann nicht mal Alhamdulillah sagen, so. Der sagt Alhamdulillah. Versteht ihr, was ich meine? Der holt sich eine billige Kamera von Mediamarkt und dann schießt der gleich los. Der fängt so an, Achi und so. Das ist nicht das Wissen. Das ist nicht das Wissen. Und du merkst sofort, diese Leute halten auch nicht lange durch. Du siehst, außerdem, was lernst du von ihm? Ich meine, eine Nasiha kann jeder geben, oder? Ich sage jetzt zu einem Bruder aus der Mitte, komm und mach eine Nasiha, er kann. Wallahi alhamdulillah, er kann. Achi, wir müssen an den Tod denken und wir müssen immer auf unser Herz achten. Und kann jeder oder kann nicht jeder? Kann jeder. Okay, und was lernst du von dieser Person? Fundamentales. Und schaut mal, liebe Geschwister. Wallahi alhamdulillah, ich habe einmal einen Vortrag von einem Sheikh gehört. Ja, seine Worte sind Gold. Er sagte, die Leute kommen zu mir und sagen mir, mach eine Ermahnung, dass wir weinen. Er sagte, und was soll diese Ermahnung bringen, dass ihr weint und danach geht ihr raus und sündigt noch mehr. Verstehst du, was ich meine? Habt ihr verstanden, was ich meine? Eine Geschichte zu hören und kurzzeitig bewirkt zu sein, ist anders, als wenn der richtige Iman in deinem Herzen ist. Sach oder nicht? Aber wie erreichst du den richtigen Iman? Durch Geschichten? Nein. Geschichten gehören dazu, aber auch fundamentales Wissen. Und das ist der Grund, warum wir viele Leute heute sehen, die den Islam annehmen, aber nach Monaten siehst du wieder, die sind zurückgekehrt zu Jahiliyyah. Kennt ihr Leute? So genügend. Leute mit solchen Werten, Spielhalle, Raumschiff abschießen, Geld und Grün, alles. In der Spielhalle, der hat so einen Bart. Leute, die 24 Stunden in Restaurants, ich habe das selber erlebt mit eigenen Augen. Ich habe, ihr wisst, ich gehe nach in ganz Deutschland, da haben Leute zu mir gesagt, wir haben keine Dauer. Ich sage, Alhamdulillah, jetzt heute, wir können. Der sagt zu mir, ja, aber mein Iman ist schwach. Ja, dann was willst du mit Dauer, wenn dein Iman schwach ist? Er sagt, ach, ich mache Hijra und dann wird alles besser. Schaut mal, wie er von Shaitan betrogen wird. Bis er Hijra gemacht hat, was ist mit seinem Iman? Ein Taxifahrer hat mir gesagt, er hat sich vorgenommen, Hijra zu machen. Was hat er gemacht? Er hat noch mehr gearbeitet. Der hat den ganzen Tag gearbeitet, praktisch. Dann, als er das Geld zusammen hatte, er sagte, mein Iman war fast verschwunden. Ich hatte keine Kraft mehr für die Hijra. Schau mal, wie Shaitan kommt. Schaut mal, wie Shaitan kommt. Shaitan ist nicht seit gestern auf dem Markt, ja? Er kennt deine Schritte. Und er kommt mit diesen Schritten, indem er dir, diese Schritte, die du machen willst, er sagt dir, mach sie. Aber von der anderen Seite bringt er dir eine Tür durch, die du durchfällst. Das ist die Sache. Deswegen, man braucht Durchhaltevermögen. Und noch eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, man braucht die richtige Jama'a, mit der man zusammen ist. Nicht Leute, die den ganzen Tag mit Essen und Trinken beschäftigt sind, sondern Leute, wo du an ihnen siehst, sie machen gute Taten und automatisch machst du gute Taten. Ich gebe euch ein Beispiel. Im Ramadan. Im Ramadan sind die Leute etwas anders, richtig? Da kommt einer rein in die Moschee und dann sieht er nur Leute, die Koran lesen. Was wird er automatisch machen? Wird er sich hinstellen in die Mitte und Witze erzählen? Nein. Sondern er wird sich auch einen Koran schnappen. Warum? Weil er gesehen hat, dass die ganze Gemeinschaft Koran liest. Aber wenn er reinkommt in die Moschee und jeder hat eine Chipstüte und Erdnusspackung und man redet über Qila und Qal, was wird er machen? Er wird genau dasselbe machen. Das ist die Sache. Deswegen, du brauchst die richtige Gemeinschaft, die dir auch hilft, dran zu bleiben. Guck mal, liebe Geschwister, wir machen jeden Morgen nach Fajr eine Aya lernen mit Verstehen, Erklärung. Ist das viel? Bitte sagt mir, ist das viel oder nicht? Nein, das ist nicht viel. Aber eine Frage. Und Wallahi, es sind Brüder, Alhamdulillah, die haben bis jetzt mitgemacht. Die wissen, das Beste, womit man sich beschäftigen kann, ist der Koran. Was gibt es morgens Besseres, dass du mit dem Koran aufstehst? Und dein Tag so, ja, bevor du dein Kassenbuch öffnest, öffne den Koran. Öffne den Koran und lerne aus dem Buch Allahs und wisse, was die Gelehrten gesagt haben. Der Unterschied zwischen den Wörtern Allahs und den Wörtern von irgendjemandem ist wie der Unterschied zwischen Allah und seiner Schöpfung. Gibt es einen Unterschied zwischen Allah und seiner Schöpfung? Einen kleinen Unterschied? Deswegen, das Beste, was du machen kannst, lerne den Koran. Lerne mit uns jeden Tag eine Eier. Sag mal, ja, Fajr Gebet, ich bin so. Ja, dann ess abends nicht drei Pizzen. Deswegen, liebe Geschwister, man kann was Gutes machen. Und es werden Unterrichte angeboten. Schaut mal. Montag, Fiqh. Dienstag, Arabisch. Mittwoch, Aqidah. Freitag, Khutbah. Samstag, Sonntag. Und jeden Tag machen wir zwischen Montag und Freitag Tafsir-Unterricht. Es wird doch was angeboten. Aber macht man was daraus? Alhamdulillah, es war immer so, ein Teil der Gruppe lernt und ein großer Teil tut es nicht. Aber zum Schluss gibt es Abrechnung. Entweder Hölle oder Paradies. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Taten annehmen. Na, die letzte Person, inshallah, wer war das? Nee, nicht du, Tarek, sondern Hussein ganz schlau. Wer war das? Tadra. Ich habe noch ein paar Fragen. Nicht nur eine. Nein, okay? Nur eine. Eine. Okay. Wie ist es jetzt zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, jetzt ein Mensch betet und da hat einen Tag Fehler gemacht, hat Alkohol getrunken zum Beispiel. Mhm. Ich habe gehört, der darf dann erst nach 30 Tagen wieder beten. Stimmt das oder darf er nach 2 Tagen? Nein, das stimmt nicht. Das ist total falsch. Derjenige, der Bruder fragt, derjenige, der Alkohol getrunken hat. Ich habe gehört, dass er nach 30 Tagen wieder erst beten darf. Das ist total falsch. Es wird überliefert bei Ibn Majah, Rahmatullah alayh, dass der Prophet Muhammad sallam sagte, derjenige, der Alkohol trinkt, so werden seine Gebete 40 Tage und Nächte nicht angenommen. Dieses nicht angenommen heißt nicht, er ist befreit vom Gebet, sondern er wird nicht belohnt dafür. Ibn al-Qayyim, Rahimullah ta'ala, er erklärt das, weil der Alkohol circa 40 Tage im Körper bleibt, bis er sich völlig zersetzt hat. Na? Aber das heißt nicht, dass man vom Gebet befreit ist. Das bedeutet, dass man in dieser Zeit, wo man betet, keine Belohnung bekommt. Ja, weil manche verstehen das so, dann brauche ich nicht zu. Noch schlimmer. Denn das Gebet zu verlassen ist schlimmer als der Alkohol zu trinken. Gebet zu verlassen, das heißt ein Gebet nicht zu machen, ist schlimmer als Alkohol zu trinken. Ja, und daher, wer Alkohol getrunken hat, der soll bei Allah subhanahu wa ta'ala bereuen und diese Tat nicht wieder begehen. Und er sollte zu dem zurückkehren, was Allah liebt und nicht, was Allah verflucht hat. Denn derjenige, der Alkohol trinkt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Mudminul Khamr ka'abidil Watan. Derjenige, der alkoholabhängig ist, so wird er am Tage auferstehen wie ein Götzendiener. Wie ein Götzendiener. Hadith bei Ibn Hibban und Sahih. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat den Khamr verflucht. La'na Allahul Khamr wa sharibaha. Allah hat den Khamr verflucht und den, der den Khamr trinkt. Allah hat ihn verflucht. A'udhu billah. Wisst ihr, was verflucht heißt? Übersetzt, man ist raus, allgemein, man ist raus aus der Barmherzigkeit Allahs. Das heißt verflucht. Nicht leicht. Nicht leicht. Und deswegen, wie passiert es, dass ich Alkohol trinke, wenn du mit diesen verdorbenen Leuten zusammen bist? Wie passiert es, dass ich nicht Alkohol trinke, wenn du mit den guten Leuten zusammen bist? Auch kein Bartträger, der Alkohol trinkt, ja, der wird dir auch nicht viel bringen mit seinem Bart. Dass du dir so einen Kumpel nimmst, nein. Sondern sei mit den Leuten zusammen, von denen man weiß, dass sie das Paradies betreten möchten und sie tun alles dafür. Sei mit diesen Leuten zusammen. Mit diesen Leuten wirst du nur Gutes machen nachher. Entweder lernen sie den Koran, oder sie gehen einen Kranken besuchen, oder sie gehen eine Janaza besuchen, um sich zu ermahnen. Sie treffen sich und ermahnen sich gegenseitig. Heißt nicht, dass man auch nicht Spaß machen darf, weil manche übertreiben. Sagt, A'udhu Billah, warum lachst du? A'udhu Billah. Darf man nicht lachen? Natürlich darf man lachen. Und das ist Sunna zu lachen, aber man soll nicht lachen, indem man alles vergisst. Nein, dieses ganze hintereinander lachen, ha, hu, hu, dieses tötet das Herz, wie der Prophet Muhammad zusammen gesagt hat, und deswegen zählen manche Gelehrte das als eine kleine Sünde, dass viele lachen. Na, die zählen das als eine kleine Sünde, wenn man viel lacht. Aber jetzt ab und zu lachen und dies und das, aber nicht, dass du nur noch Verrückte um dich hast, die dir erzählen, erzähl mir mal einen Witz. Wenn du als Witzeerzähler unter den Leuten bekannt bist. Na, dieses sollen wir nicht machen. Wallahu ta'ala أعلى وأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك